herzlich willkommen zu Nerdsich Radio Folge Nummer 81. Ja, wir machen weiter mit unserem All You Can Hear Special. Das heißt, wir bringen so viele Podcasts wie möglich raus, damit all die Leute, die jetzt im Shutdown, Lockdown, was auch immer, Ausgesperre, Kontaktsperre sind, ja, ein bisschen die Zeit rumkriegen. Und wir geben euch dafür viele schöne Podcasts. Ja, und heute geht es um das Thema Pen and Paper-Rollenspiele. So, wir hatten schon mal länger vor, da in der Richtung was zu machen. Ja, aber ich war immer der Außenvorstand und fragte, was ist denn das jetzt? Also da sitzen dann so Leute rum und spielen hier den schwarzen Dungeon oder wie das auch immer heißt. Und Zündstoff. Deswegen habe ich gesagt, hier die Experten. Warte, Sascha, ich mach schon mal den Knopf oben auf, weil mir der Hals anspielt. Und die Expertenrunde hier, die erst gestern sich zu einem virtuellen Spiel getroffen hat, das gibt es ja nun mittlerweile auch, weil man kann ja nicht raus, die sitzt hier und erklärt mir mal bitteschön, was das denn ist und warum das denn auch so toll sein soll. Und wenn euch das an unseren Doctor Who Podcast erinnert, dann habt ihr recht. Den kann ich nur empfehlen. Folge 8 könnt ihr runterladen. Haha, Plug. Wo wir gerade bei Folge 8 sind, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Wenn wir jetzt hier so einen Podcast nach dem anderen rausfallen zum All You Can Hear Special, dann wird es ja schon dieses Jahr schon was mit Podcast Nummer 100. Witzig, daran hatte ich gerade eben noch gedacht. Auf alle Fälle. Ja, aber das nur, mit dem Trailer Wars und 100 klappt irgendwie nicht. Es war eine nette Idee, aber... Wir lassen uns irgendwas anderes Cooles einfallen. Also die erste Regel wäre, um es bis die 100 zu schaffen, dass nicht alle durcheinander regeln, weil sonst gehen wir uns irgendwann an die Gurgel oder wollen nicht mehr miteinander reden, wenn das alles hier vorbei ist. Ach, Sascha, ist doch egal. Und außerdem, ich will dich ja nur daran erinnern, Sascha, nach diesem Doctor Who-Podcast, wie oft waren Jana, Chris und Chrissy zusammen in der Konstellation mit dir noch beim Podcast? Also schon ein paar Mal. Ich wollte gerade sagen, mindestens einmal zu unserem Jubiläums. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wer heute nicht dabei ist, wir können ja erstmal sagen, wer heute alles dabei ist. Ja. Das sind nämlich Jan, Sarah, dann der Ronny und Resa. Und der Sascha, hallo. Und im Hintergrund hört man Böhnchen, die Katze. Nee, das ist Choppy. Nein, das ist unsere, das ist Choppy. Ach so. Die Gastkatzen kommen mal rein und raus. Also man kann von mehreren Stellen das Miauen hören. Kannst du mir sie mal geben? Ich habe Platz. Ich geb's dir. Aber gut, Sascha, dann feuer mal los. Was hast du denn für Fragen? Ja, also zu dem Dr. Who-Ding muss man aber auch sagen, die haben mir das ja erklärt und dann habe ich das angefangen zu schauen. Heute bin ich der Einzige aus dieser Gruppe, der das erstens immer guckt, sobald es rauskommt. Und nur noch Chrissy ist diejenige, die Serie auch aktiv weiterguckt mit ein bisschen Verzögerung. Ich bin immer der Erste, der sich sogar die neue Staffel kauft. Um es dann zu schauen, ja? Das heißt, die Gefahr besteht, dass, wenn wir es dir erklären, dich so damit infiziert haben, dass du nach 5 Jahren dann der Einzige bist, der es noch aktiv spielt und dann der Meister in Deutschland ist, oder wie? Genau, und ihr wollt nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich euch immer nerve, dass wir es jetzt wieder sehen können. Nee, das also, schaffst du nicht. Glaub mir, du hast hier Jan. Dann bist du also der deutsche Matthew Mercer. Ja. Jan wird glücklich sein. Jan, was bin ich? Dann bist du also der deutsche Matthew Mercer. Wer ist denn das? Das ist eine sehr gute Frage, Sascha. Wer ist Matthew Mercer? Wie schreibt man das? Soll ich sie buchstabieren, oder? Also Matthew kann ich noch, Matthew, ja, und dann? Und dann Mercer, aber mit C. Ah. Mercer. Mercer, genau. So, jemand, der sich etwas merkt, aber ein auf C-Level. Auf C-Level. Oh. Wie ein Mercenary. Ohne D. Wer ist denn Matthew Mercer? Ist das der Erfinder von diesem Zeug? Genau. Nicht ganz. Aber Matthew Mercer ist so ziemlich einer der Gründe, warum gerade Rollenspiele und insbesondere Dungeons & Dragons jetzt vermutlich so wieder stark an Popularität zurückgewonnen haben. Denn Matthew Mercer ist ein Schauspieler aus den USA, der vor allem für Voice Acting bekannt ist. Hat aber auch bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Titanfall, mitgemacht. Und er hat sich ein paar von seinen nerdigen oder von den nerdigeren Kollegen von da gegriffen und hat angefangen, sozusagen ein Let's Play Dungeons & Dragons zu spielen. Wobei das Let's Play Pathfinder war, also so eine eine Abwandlung von Dungeons & Dragons damals. Und der hat eben angefangen, das auf Twitch zu streamen mit seinen Kollegen. Das ist da auch sehr groß geworden und hat jetzt auch letztens dazu geführt, dass die eine sehr, sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für einen animierten Kurzfilm ihrer ganzen Geschichte gestartet haben. Ist es nicht eine Serie direkt schon? Jein. Die hatten einen animierten Kurzfilm machen wollen mit der Kickstarter-Kampagne. Ja. Aber weil das eben so richtig derbe gut ankam, hat, glaube ich, Amazon gesagt, hier kommt, Leute, passt auf, wir machen daraus jetzt einfach eine Serie. Ah ja, okay. Das heißt, es ist auf alle Fälle schon mal sehr populär gerade wieder, weil ja auch ein bisschen mit, ich denke auch Stranger Things hat nochmal geholfen wahrscheinlich. Um so ein bisschen auf jeden Fall. Also generell so dieses 80s Revival. Mm. Okay. Jetzt. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, das von Mercer müsste, glaube ich, eher gewesen sein, ne? Als Stranger Things. Ja, also wir sprechen übrigens von Critical Role. Ja. Mhm. Das sollten wir vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also, das ist diese Serie, kannst du ja schon Sendung, fast du kannst es halt nennen. Sendung nennen. Es ist halt, ich glaube, das geht wöchentlich irgendwie. Also ich habe es halt auf YouTube halt geguckt. Ich glaube, das lief früher auf Twitch, wenn ich mich nicht irre. Und das ist tatsächlich halt eine wöchentliche Sendung gewesen, wo die halt immer er ist halt eben der Dungeon Master, also der halt die Geschichte erzählt und die Regeln halt vorgibt. Und du hast dann eben seine Mitspieler, eben diese anderen Voice Actor, die halt eben in verschiedene Rollen, also die halt einen Charakter halt spielen und die müssen dann halt eben da eine Geschichte beenden. So, und das ist jetzt, glaube ich, in der wievielten Staffel mittlerweile? Die hatten doch jetzt irgendwie wieder was abgeschlossen, was Großes, ne? Dritte, vierte, irgendwie sowas. Okay. Aber grundsätzlich, okay, Voice Actor sind dabei, da ist Schauspiel. Also für jemanden, der es nicht weiß, also da sitzen dann Leute im Kreis, jeder hat ein Pen und ein Paper in der Hand und dann findet man Zettel, Geschichten. Ja. Oder wie ist das? Ist das wie Monopoly, nur halt mit offenem Ausgang? Also ich habe mal das Gleichnis gehört und eigentlich wollte ich ihn, also denjenigen, der mir das damals erzählt hat, in dem Moment schlagen, weil es einfach so bescheuert war. Aber inzwischen finde ich das Gleichnis gar nicht mehr so schlecht, weil das eben auch etwas ist, womit viele andere etwas anfangen können. Und der hat es damals eben mit World of Warcraft verglichen. Dass du eben mehrere Spieler hast, die einen Charakter steuern und die eben gemeinsam versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bei World of Warcraft war es eben, den Lichtkönig zu töten oder irgendwie sowas. Ich habe nie World of Warcraft gespielt. Beim Pen and Paper ist es dann eben, die Prinzessin zu retten oder was man eben sonst so an Klischees noch so erfüllen kann. Bloß, dass du eben nicht auf dem Rechner spielst und übers Internet verbunden bist, sondern damals noch, dass du eben dich mit deinen Freunden nachmittags im Keller deiner Eltern triffst oder draußen bei gutem Wetter auf die Terrasse setzt. Und ihr eben die Fantasie laufen lasst, also sozusagen, um mal Big Bang Theory zu zitieren, die leistungsstärkste Grafikkarte der Welt. Und es gibt eben diesen einen Dungeon Master oder Spielleiter oder Geschichtenerzähler oder wie auch immer das Spielsystem diese Person gerade nennt, der eben die Welt vorgibt, in der sich die Spieler befinden. Er erzählt eben, was die Charaktere gerade sehen, wie die anderen Figuren in der Welt darauf reagieren und was gerade generell so alles passiert. Und die Spieler sind dann eben an der Reihe, um zu beschreiben, was sie in dieser Welt denn gerade gerne unternehmen wollen würden. Und da sind eben der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt, außer die eben der logische Menschenverstand so vorschreibt. Aber wenn jetzt jeder sich was selber ausdenken kann, wieso brauchen wir denn dann Spielsysteme und warum gibt es unterschiedliche, die alle unterschiedlich heißen? Naja, du musst dir das so vorstellen, kannst du dich noch an die ganz alten oder die ersten Rollenspiele erinnern, so für einen Computer, sowas wie Ultima und so, wo du halt immer Textboxen eingegeben hast, zum Beispiel, weiß ich nicht, da steht ein Troll vor dir und dann gibst du halt ein Schlage-Troll mit Schwert und dann sagt dir irgendwie, ja, wohin? Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und diese Spielsysteme sind halt so, du hast jetzt, sag ich mal, wieder das Beispiel mit dem Troll. Troll steht halt vor dir. Und du schlägst jetzt zu. Dann musst du aber erstmal eine Regel finden, okay, Wenn du den jetzt gleich erschlägst, dann ist das Spiel ja relativ schnell vorbei. Also gibt es die Regel, du hast quasi einen Würfel und musst halt eine bestimmte Zahl halt würfeln, um oder eine bestimmte Höhe an Zahl, um diesen Troll zu treffen. Und wenn du ihn dann triffst, dann kannst du nochmal Schaden auswürfeln und so kriegst du dann irgendwann langsam auf Null. Also eigentlich ist es das analoge System, was in den meisten Rollenspielen auf dem Computer so im Hintergrund genau läuft. Das heißt, da kommt der Troll und da muss ich erstmal würfeln wie blöde, um den zu besiegen. Genau. Wenn ich gleichzeitig verwürfle, muss er. Dann hast du Pech gehabt. Genau, dann kriegst du Schaden. Also es ist ja auch so, nicht nur du würfelst, sondern halt auch der Gegner, also dementsprechend der Troll, das macht dann halt eben der Dungeon Master für den Troll, würfelt dann eben dagegen. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, der hat bei D&D geht es um Rüstungsklassen, wenn du halt treffen willst, sag mal, der hat eine Rüstungsklasse von 15 und du würfelst jetzt eine 16, dann triffst du den definitiv. Wenn er jetzt aber irgendwie weiß ich nicht, du machst eine Attacke und der hat noch einen Rettungswurf. Da gibt es auch eine Zahl dafür. Wenn er diese Zahl was war es, höher oder niedriger? Höher. Wenn er die höher wirft als diese Zahl sozusagen, dann kann der diesem Schlag ausweichen. Und so gibt es halt eben diese Regeln, um das halt spannender zu machen. Damit es halt nicht nur plump ist halt, okay, ich schlag den jetzt, dann schlägt der wieder auf mich, dann schlag ich wieder, sondern damit es halt ein bisschen spannender bleibt und auch ein bisschen taktischer wird. Okay. Aber, und das geht dann immer nur so hin und her und irgendwann ist man bei der Prinzessin, oder wie? Fast. Also du spielst ja letzten Endes eine Geschichte. Es geht ja hauptsächlich darum, dass du in eine Rolle halt schlüpfst und quasi wie ein Abenteuer erlebst. Das geht ja nicht nur darum, dass du jetzt quasi die Prinzessin retten sollst oder irgendwelches anderes Fantasy-Klischee erfüllst, sondern dass du halt, sag ich mal, eine Art Abenteuer erlebst, wo du halt auch Sachen machen kannst, die einfach vielleicht gar nicht so zur Hauptstory gehören. Wie bei Star Trek. Ja, was weiß ich, ja, Star Trek ist ein gutes Beispiel, keine Ahnung. Der Weg nach Hause von Captain Janeway und dann unterwegs treffen sie. Genau, und dann unterwegs treffen sie aber auf einem Planeten, weil der Steuermann sich auf einmal irgendwie verformt und evolutionär weiterentwickelt und mit der Kapitänin zu so einem Reptilienvieh wird und dann Kinder zeugt. Okay, vielleicht frage ich mal andersrum. Woher kommt denn das? Wer hat sich denn das ausgedacht, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal so ein freies Spiel? Oh boy, buckle up. Das ist tatsächlich aus den Tabletop-Strategiespielen entstanden. Sowas wie Warhammer. Oh Gott. Gab's ja früher schon diese ganzen. Was los? Diese ganzen Kriegssimulationen, ne? Und irgendwer. Ach, das ist älter als Pen and Paper? Ja, ja. Da, ach so. Also. Zumindest meines Wissens nach ist Pen and Paper eben aus diesen Kriegssimulationen entstanden. Und dann hat sich halt irgendwie hingesetzt, hat gesagt, hey Leute, pass auf, ich hab ne Idee. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir spielen nicht, jeder hat 13.000 Streitkräfte, sondern wir spielen, jeder ist eine Person. Und ich habe hier einen kleinen Auftrag für euch und ihr seid hier sozusagen die Spezialeinheit, die eben diesen Auftrag erfüllen soll und ihr seid nicht 10.000 Mann auf einmal, sondern ihr seid genau einer. Und dadurch hat sich eben diese Aufspaltung ergeben zwischen diesen Tabletop-Strategiespielen und diesen Rollenspielen. Eben, was natürlich immer noch teilweise diese Kampfsimulation mit drin hat. Es ist ja nicht umsonst eine der drei Säulen in den Rollenspielen. Aber es hat sich natürlich auch auf diese anderen beiden Säulen ausgelagert, dass sie eben nicht nur Kämpfe in deiner Runde hast, sondern eben auch noch Erkundungen. Das sind dann so die klassischen Dungeon Crawls, wo du eben durch eine Höhle kriechst oder dich schleichst und eben erkundest, warum denn hier dunkle Magie den ganzen Wald verhext. Oder eben auch soziale Interaktion, dass du eben mit der Königin verhandelst, weil du gerade Scheiße gebaut hast, aber eigentlich einen Gefallen tun musst, beziehungsweise versuchst, einen Händler übers Ohr zu schlagen. Das alles hat sich eben erst entwickelt, als es eben die ganzen Strategiespiele schon gab. Und aus denen ist es dann halt auch entstanden. Und die Strategiefilme, Strategiespiele, das war ja sozusagen, also, da hat man so Figürchen angemalt und dann hat man auch mit Karten, mit Karten war nochmal was extra, oder? Mit das Karten. Das ist Yu-Gi-Oh! Ja. Karten ist nochmal was anderes. Ah, okay. Man hört die verzweifelte Stimme. Und dieser Dr. Who, Also, die Karten, nee, die Karten ist so, da gibt es irgendwie wie dieses Magic the Gathering, was man da. Ja, das ist aber was komplett anderes. Das hat nichts damit zu tun. Okay. Nein. Also, es hat insofern was damit zu tun, als dass die Leute, die hier Magic the Gathering rausbringen, das sind auch die gleichen Leute, die gerade Dungeons and Dragons 5. Edition verlegen. Das sind die Wizards of the Coast, so heißt die Firma, die das macht. Ja, aber letzten Endes haben die jetzt einmal vom Spielprinzip nichts miteinander gemein. Ja. Vielleicht. Okay, also wenn mir einer kommt mit irgendwelchen Kartendingern und sowas, dann darf ich gar nicht sagen, irgendwie mit Rollenspiel, Pen and Paper, sonst verhauen die mich mit ihren Karten. Ja. Es hat insofern was mit Pen and Paper zu tun, als dass die Karten aus Paper sind. Aber ich glaube, dann hört es auch auf. Also wenn ich da mit meinem Pen komme, auf die Karten rumkritzle, dann werden die böse. Dann gibt's richtig aufs Maul, ja. Mit dem Pen. Okay, gut. Das kann wehtun. Ins Auge. Okay, so. Jetzt hat das denn immer einen starken Fantasy-Bezug oder ist das jetzt nur so, weil es das bekannteste ist? Das ist immer sehr unterschiedlich. Es kommt halt auch stark auf das Setting an. Du kannst natürlich auch ein Rollenspiel spielen in einer Welt, in der es gar keine Magie gibt. Es gibt auch Settings, die sind wie Shadowrun. Das ist ein deutsches Spielsystem. Aber das ist kein deutscher Name. Sag mal. Weil. Ja, Schattenlauf. Schattenrennen habe ich tatsächlich mal irgendwo gesehen. Das ist tatsächlich eher ein Sci-Fi-basiertes System. Wo ja, das Magie. Ist mehr so Urban Fantasy eigentlich. Ja, also wo Magie zwar irgendwie wieder schon zurückkommt, so in der aber. Das ist das, was ihr gesagt habt. Onward klaut alles von Shadowrun. Ja, genau, so ein bisschen. Ja, also, was war das? Oh, wie hieß oder der Film Bright halt, wo ich eigentlich dachte, dass das darauf basiert, aber war es nicht so. Aber dieses Fantasy in der heutigen wirklichen Welt ist so ein. Ja, genau. Das haben die schon lange vorher gemacht. Genau. Ja. Also, ja, aber das ist halt dieses Genre Urban Fantasy. Das okay. Da gibt es da auch mal was ganz, nochmal Banales irgendwie so, dass du irgendwie so ein Krimi machen musst. Ja, alles. Also du kannst, es gibt halt, das Ding ist halt, es hängt halt viel von den Regelwerken ab. Zum Beispiel Dungeons & Dragons geht halt meistens immer in dieses Fantasy-Setting. Pathfinder geht, glaube ich, auch immer viel in dieses Fantasy-Setting. Shadowrun ist halt dieses neuzeitliche Urban-Fantasy-Ding. Du hast sowas wie Call of Cthulhu, was sich mit dem kompletten Cthulhu-Mythos auseinandersetzt. Was ihn halt auch so in den 1920ern spielt. Ja, genau. Du hast das Fate-System. Das ist zum Beispiel das, was vielen empfohlen wird, die halt, sag ich mal, sich selber eine eigene Kampagne zusammenbauen wollen oder, sag mal, ein eigenes neues Spielsetting. Da kannst du komplett variieren. Da kannst du sagen, okay, ich mache ein Zweiter Weltkrieg-Setting, ich mache ein Krimi-Setting, ich mache von mir aus mal ein Actionfilm-Setting. Also es gibt zum Beispiel jetzt eins, das fand ich sehr interessant, das basiert halt auf diesen 80er Jahren Hongkong Actionfilm. So, da kannst du halt einfach so ein Ding machen. So, da ist der Fantasie keine Grenzen Moment gesetzt. Moment mal. Also es gibt Settings, die sind sozusagen festgelegt und da kannst du dich frei bewegen und dann gibt es Settings, da kannst du dir alles selber ausdenken. Oder wie? Ja. Also die Settings, das ist generell, das kann alles sein. Es kann Fantasy, also High Fantasy, Urban Fantasy, Dark Fantasy, es kann jedes Genre, was dir einfällt, sein. Und dann gibt es halt die unterschiedlichen Regelwerke. Die sind eigentlich nur dafür da, um dir halt so einen roten Faden zu geben, wie du mit deinen Spielern das am besten umsetzen kannst. Und da haben sich halt einige dann auf gewisse Settings so ein bisschen eingeschossen und dahingehend das auch optimiert, diese Regelwerke, sodass zum Beispiel bei so actionbasierten Settings, dass man auch ein relativ schnelles Würfelspiel dann halt, also dass man nicht irgendwie erstmal 10 verschiedene Treffer und Rettungswürfe und sonst was machen muss, um zu wissen, wie es ausgeht, sondern dass man halt dann sehr, sehr schnell vielleicht nur mit 2 oder 3 Würfeln entscheidet, was jetzt passiert. Ja. Und dann musst du noch in 3 oder 4 Tabellen nachschauen. Ja, ich rede von dir in die 2. Edition. Fucking Taco. Ja, also das ist halt das grundlegende Problem. Du hast halt in den verschiedenen Settings hast du halt ja unterschiedliche Würfel, die du halt benutzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal vergleichst, D&D ist ein sehr langsames Kampfsystem, weil du halt für jeden Scheiß einen Würfel brauchst. So. Dann hast Und vor allem auch immer unterschiedliche. Genau. Es gibt auch Spielsysteme, die funktionieren nur mit einem normalen 6-seitigen Würfel. Das ist, glaube ich, zum Beispiel Shadowrun. Ja, kann sein. Und dann gibt es welche, die nehmen halt einen 10-seitigen Würfel oder halt 20 10-seitige Würfel. Das wäre zum Beispiel Cyan. Okay. Und dann gibt es halt also, wie viele Würfel würfelst du gleichzeitig? Das ist so wie so Tarotkarten. Ich lese hier heraus. Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also bei Cyan kann das wirklich abartige Mengen annehmen. Also wir hatten das schon, dass dann jemand mit 30 Würfeln den Schaden ausgewürfelt hat. Macht er die alle auf einmal oder nacheinander? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie viele Würfel man hat. Der nimmt sich einfach so eine Müsli-Schüssel, wirbelt die einmal durch und haut die dann in eine Badewanne. So ein bisschen, Komitee steht da drum herum und jeder hat dann mal 10 Würfel zu zählen. Und welche Reihenfolge zählt dann? Ist egal. Ja, also na klar. Ja, das ist halt auch schon wieder unterschiedlich. Bei D&D zum Beispiel geht es wirklich um die reine Augenzahl, die du würfelst. Und bei Cyan geht es dann mehr darum, wie viele Erfolge und Misserfolge du gewürfelt hast. Mhm. Okay. Aber gut, sag ich mal, ich will damit jetzt anfangen. Dann gehe ich in so einen Pen-and-Paper-Laden rein. Was sage ich denn dann zu dem? Nennt man auch Buchhandlung oder irgendwelche Spiele-Läden, die sowas haben. Das ist ein Pen-and-Paper-Laden. Das ist aber, muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist ja gar nicht so einfach, hier sowas zu finden. Also ich habe bisher jetzt einen Laden gefunden, die tatsächlich D&D-Sachen verkaufen und ansonsten nichts weiter. Also finde mal hier in Leipzig irgendwo, wenn du es nicht bestellst, einen Laden, der Regelwerke verkauft. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ja, aber sind es nicht sogar zwei? Was brauche ich denn jetzt, abgesehen von Freunden? Also Würfel. Nichts. Also eigentlich nicht mal das. Eigentlich brauchst du nur ein paar Freunde, mit denen du das spielen willst. Aber auch das ist nicht unbedingt Stift nötig, und Papier weil halt. Falls du keine Freunde hast, die das spielen wollen, gibt es im Internet immer genügend Foren, wo man sich auch passende Mitgefährten okay, suchen kann. Dann revidiere ich meine Aussage, du brauchst nicht mal Freunde, du brauchst einfach Leute, mit denen du das spielen kannst. Ist schon klar, aber was brauche ich denn dafür? Ihr redet ja von Würfeln und Regelwerken, die muss man alle kaufen. Das kannst du dir alles schnurren. Also. Ja, tatsächlich. Also es gibt ganz, also im Internet gibt es tatsächlich sehr viel so Kurzregelwerke, das ist dann meistens auf wirklich so 10, 15 Seiten so ein ganzes Buch mal reduziert, was eigentlich nur mal so einen kurzen Einblick in das Spiel dir geben soll, damit du natürlich sozusagen die Vollversion kaufst. Um Gottes Willen, wie dick sind die Bücher denn dann? Naja, also du musst es dir so vorstellen, die Bücher. Du hast nicht nur ein Buch. Ach so. Naja, also naja, es geht halt das darum, dass. Sarah? Sarah wollte was sagen. Egal. Sarah? Sprich! Ja, ich sprich doch gerade. Nein, also das. Sag doch endlich. Ich guck dich gerade sehr böse an. Nein, also du hast jetzt zum Beispiel ein Regelwerk, da ist halt. Die sind dann ein bisschen dicker, aber das geht ja darum, du suchst ja aus, okay. Es was gibt heißt denn ja dick? In dieser. Reden wir von 100 Seiten oder wie viel? Ich gehe mal ein Buch nachmessen. Ja, warte. Er guckt gerade wirklich nach. Aber das ist doch schon ganz schön viel für Regeln. Also normalerweise beim Brettspiel passt das ja alles nein, in so ein Ding in der Innenseite vom Karton. Du guck mal, du hast ja. Du fängst ja an, du baust dir deinen eigenen Charakter. Und das ist auch in so einem Buch zum Beispiel drin, dass du überlegst, okay, es gibt in dieser Welt, je nachdem, welches Spielsystem du nimmst, wir gehen jetzt vielleicht mal von D&D, da hast du ja Menschen, Zwerge, Elfen, Tieflinge, also dass du auch überlegen kannst, okay, was will ich eigentlich spielen? Und dazu hast du dann ja auch immer 3, 4 Seiten, wo dann beschrieben wird, so die Geschichte, was sind die Besonderheiten der Rassen. Dann überlegst du dir, gut, du spielst einen Mensch, Was möchtest du aber sein? Möchtest du ein Dieb sein? Möchtest du ein Krieger, ein Heiler, ein Zauberer sein? Aber und das die haben ist, jeweils ja. Entschuldigung, das ist vorgegeben sozusagen, aus was man auswählen kann. Ja. Ja. Okay, also ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich bin ein sexverrückter Badewannenverkäufer aus dem Auenland. Du kannst schon sagen, du bist ein Sexverrückter, aber das macht ja dein Charakter. Genau. Das ist also, aber so ein verdammtes Klischee. Nicht alle Barden sind sexverrückt. Ach nee, so. Aber deswegen, also die Rasse, genauso welche Klasse du spielen möchtest, das ist dann vorgegeben und du baust dir das dann so zusammen. Und deswegen sind die Bücher ein bisschen dicker, weil ja dazu über alles was erzählt wird. Ja. Dann hast du so noch im Regelwerk zum Beispiel drin, was für Waffen gibt es. Und da stehen dann Sachen drin, wie schwer ist sowas oder wie teuer wäre sowas, wie viel Schaden macht eine Waffe. So, und dann kannst du es dir vorstellen, oder wenn du ein Magier spielst, dass du natürlich hinten ein ganzes Glossar hast an Zaubern, die du lernen kannst und was die für Schaden oder Fähigkeiten haben. Ach du Gottes Willen. Deswegen sind die... Ja, aber du musst halt dann die ganze Zeit nur da und schlägt nach, was man jetzt machen muss? Nee, nein, das ist ja nur am Anfang. Am Anfang musst du dich wirklich mal ein bisschen intensiv drum kümmern, dann auch vielleicht mal durchlesen. Da wird auch erklärt, wie, ich sag jetzt mal, ein Kampf abläuft. Aber ansonsten baust du dir deinen Charakter zusammen und dann brauchst du es weniger. Dann guckst du vielleicht nochmal nach, wenn du ein Level aufsteigst als Magier, dass du vielleicht einen neuen Zauber lernen kannst, was du nehmen möchtest. Aber, oder du willst nochmal gucken, wie teuer ein Schwert war, obwohl das dann eher... die Seite vielleicht des Meisters ist. Aber sonst brauchst du als Spieler das vielleicht weniger. Der Meister braucht dann halt sein Büchlein vielleicht mehr. Weil es gibt ja auch für den Meister oder für den DM gibt es halt auch ein Regelwerk, wie kann man Kämpfe führen? Wie kann man, wenn so Hilfestellung geben, wenn zum Beispiel deine Charaktere im Labyrinth sind und sie kommen nicht raus und du musst den Hinweisen geben. Wie kann man einen Spielfluss schöner machen? Namen, Städtebeschreibungen. Also die Bücher sollen helfen, dass du die Welt und den Spielfluss einfach wunderschön und flüssig gestalten kannst. Aha. Das heißt, es ist aber auch nicht so, dass dann kann ich mir doch als Spielleiter auch nicht alles selber ausdenken. Oder kann ich einfach da, was da steht, abwandeln? Naja, du hast ja meistens Kampagnen. Ja. Immer. Das heißt, du musst also ich muss zum Beispiel dazu sagen, in der Runde, in der ich Cyan gespielt habe, haben wir, glaube ich, so gut wie alles nach eigenem Gusto abgewandelt. Okay. Und wie passt man da halt auf, dass man nicht gegen seine eigenen Regeln dann verstößt? Ja, du musst es halt. Man hat tatsächlich einen in der Runde, der so sich selber ein bisschen zum Sheriff aufschwingt. Hey, nein, das nehme ich jetzt persönlich. Du kannst halt daran von einem guten und einem schlechten Spielleiter, das macht halt den Unterschied, weil es geht, im Grunde geht es darum, eine gute Story zu erzählen, wo alle dran Spaß haben. Es geht halt nicht darum, dass du jetzt mit den höchsten Erfahrungspunkten gewinnst. Es geht nicht darum, dass du halt, sag ich mal, das beste Ende kriegst oder, sag ich mal, dass du der reichste Charakter von allen bist, sondern es geht hauptsächlich darum, dass alle Spaß haben. Und wenn eben dazu gehört, dass du halt, sag ich mal, bestimmte Regeln ein bisschen abändern musst als Spielleiter, damit es halt eben erträglicher ist, dann ist das halt so. Also auch so Sachen wie, keine Ahnung, wie jetzt schon Resa vor uns meinte, irgendwie, du bist im Labyrinth gefangen, die kommen einfach nicht weiter. Dann sagst du als Spielleiter, ja, ganz, ganz plötzlich, oder es war Sarah, ganz plötzlich öffnet sich halt eine Wand hinter euch. Ihr wisst nicht, warum das so ist, vielleicht habt ihr einfach Glück gehabt oder vielleicht waren euch die Götter gut gewogen. Erfinde irgendwas, das macht dann halt eben diesen Unterschied aus. Oder du bleibst dann halt starr dabei und sagst halt eben so, ja, nö, wenn sie jetzt 3 Stunden brauchen, sollten sie zusehen. Dann kannst du aber davon ausgehen, dass ab dem Punkt die Runde halt eben langweilig wird und auch keiner mehr Bock hat, dann weiterzuspielen. Die Regelwerke sind ja auch nur da als Hilfestellung, wie damit du auch selber als Spielleiter einfach auch mal dich daran orientieren kannst, wenn du vielleicht weiter nicht weißt oder so. Du kannst das natürlich auch immer anpassen. Weil es gab ja auch mal Situationen, da hatten unsere Gruppe mal, dann einfach mal hatten wir einen One-Shot gehabt und dann mussten wir Rätsel lösen und dann wir kamen einfach nicht weiter und dann hat der Meister halt dementsprechend uns auch ein bisschen weitergeholfen, weil irgendwann, wenn alle überlegen und du kommst einfach nicht drauf, es ärgert dich, es nervt dich und du hast irgendwann vielleicht keine Lust mehr, weil du einfach nicht weiterkommst. Dann muss der Meister auch einfach vielleicht mal sagen, gut, macht das ein bisschen leichter, gibt einen Hinweis oder der Charakter, der das Rätsel aufgegeben hat, da passiert irgendwas. Also wie im Escape Room. Ja, so ein bisschen. Gibt es aber nicht nur die Story-Änderungen, die dann der Meister so ein bisschen in der Hand halten muss, was in Fachkreisen gern besprochen wird, sind Rule of Cool und Rule Zero, also sozusagen Regel Nummer 0 und Regel der Coolness. Aha. Und das soll eigentlich in dem Moment nur sagen, dass der Meister, also der Spielleiter, ist in dem Moment derjenige, der das letzte Wort hat. Das heißt, wenn die Regel im Buch sagt, hier, das funktioniert nach Prinzip A, aber der Meister sagt, nein, in meiner Welt funktioniert das nach Prinzip B, dann funktioniert das nach Prinzip B. Solange das natürlich vorher mit der Gruppe so abgesprochen wurde, dass es Regeländerungen geben kann. Weil am Endeffekt geht es eben darum, dass die Gruppe an sich Spaß hat und der Meister ist eben in dem Moment in der Verantwortung, die Gruppe auch so weit zu kennen, dass er weiß, was Spaß machen kann. Das kann ja nicht hier Chris Perkins oder Mike Gerlds aus Amerika machen. Das musst du in dem Moment machen, weil du halt derjenige bist, der deine Freunde kennt. Das heißt, da muss man nicht nur die Story so ein bisschen in der Hand halten, sondern halt auch das Spielgeschehen an sich. Das heißt, man sollte das vielleicht jetzt nicht nur mit Anfängern auf einmal spielen, sozusagen, nur mit Anfängern im Raum. Das kannst du trotzdem machen. Das kann auch gehen. Ich habe das auch schon von mehrfach mitbekommen. Aber es ist natürlich immer von Vorteil, wenn jemand dabei ist, der schon Erfahrungen hat und weiß, wie gewisse Dinge funktionieren und was an gewissen Dingen nicht funktionieren kann. Oder es ist halt immer gut, jemanden mit Erfahrung dabei zu haben. Punkt. Okay. Fachpersonal. Aber du hast gerade was von One-Shot erzählt. Dass man einmal was Einmaliges macht. Wie ist das denn? Sind sonst solche längeren, wie nennt man das dann? Quests? Kampagnen. Dauern die dann mehrere Tage, mehrere Male, wo man sich trifft, bis das fertig ist? Das kommt ja drauf an. Es kommt ja immer darauf an, wie lange spielt man. Also trifft man sich einmal die Woche für immer 3 Stunden oder trifft man sich nur einmal im Monat für 8 Stunden? Das ist ja auch immer davon abhängig. Und es kommt darauf an, wie deine Spieler oder deine Leute spielen. Wenn die natürlich immer nur Faxen machen und irgendwie immer auf den Thron steigen wollen oder immer alles abfackeln wollen und immer erstmal alles ausräumen, dann kannst du natürlich... Ich glaube, der Spieler hört gerade nicht zu. Nee, ich hab mehrere genommen. Was? Das klang eher gerade wie einer, aber gut, weiter geht's. Nee, oder wenn der Sammler immer am Handy sitzt. Also es ist ja auch immer davon abhängig, wie man alles gestaltet oder ob dann der Meister sagt, gut, jetzt du bist in einer Taverne und deine Leute fangen jetzt an mit Glücksspiel und der Meister kann natürlich entscheiden, okay, hier, wir holen mal Karten und ihr müsst, ich sag jetzt mal, Uno spielen. Oder man sagt ja, okay, Würfel, ja, du hast 3-mal gewonnen, kriegst dafür 2 Gold. Also du kannst doch mal andere Spiele in das Spiel integrieren. Ja, klar. Es ist sozusagen eine Simulation, natürlich, du kannst alles machen. Also kannst jetzt sagen, jetzt treffen wir uns alle hier beim Pizza Hut, dann kommt die Bestellung und dann sitzt ihr alle rum und esst erstmal. Das gehört dann auch zum Spiel. Wer als erster fertig ist, gewinnt. Ich habe auch tatsächlich schon einen Witz gehört, da hat sich eine D&D-Gruppe eben zusammengesetzt. Und dann hat eben der Spieler hat erzählt, gut, ihr findet übrigens eine Taverne auf dem Wegesrand. Und dann hat einer der Spieler gesagt, wunderbar, ich setze mich mit meinem Elfen in die Taverne und frage die Leute, ob sie mit mir eine Runde Dungeons & Dragons spielen wollen. Also, das kann man halt schwer beantworten. Es ist auch immer davon abhängig, wie groß die Kampagnen sind. Also, wie groß können die denn werden? Was habt ihr denn da vor? Nein. Es gibt Kampagnen, die können, sag ich mal, Jahre dauern, wie ich von Freunden schon mitbekommen habe. Was? Ein Arbeitskollege von mir tatsächlich, der hat sich wirklich regelmäßig, also so einmal die Woche, so für 3 bis 4 Stunden mit seinen Freunden getroffen, um eine Kampagne zu spielen. Und die haben auch 2 Jahre gebraucht dafür. Was haben die denn gemacht? Reformiere das Gesundheitssystem von Mordor oder was? Nein, das war tatsächlich eine von den Kampagnen, die sowieso dafür bekannt sind, länger zu dauern. Das war, glaube ich, also wenn mich nicht alles täuscht, waren das die 7 Gezeichneten im schwarzen Auge-System. Aha. Das ist tatsächlich auch eine von den Kampagnen, die halt wirklich weit bekannt sind in der ganzen Szene. Es ist im Endeffekt sowas wie besiege den aventurischen, das aventurische Äquivalent von Hitler will die Welt erobern und du und deine 6 Freunde sind jetzt die Auserwählten, die den Typen aufhalten müssen. Ach so, und es dauert halt ein bisschen, bis die da durch. Naja, aber du hast ja nicht nur die Hauptquest, von wegen besiege diesen, sondern auf der Reise passieren ja Sachen, wie es ja immer so ist. Also irgendwie, auf einmal kommt man an ein Dorf vorbei, wo irgendwie Missetaten geschehen. Auf einmal kommt ein Kult oder irgendwelche Fabelwesen drin. Also das ist ja wie ein Film, du hast ja immer nicht nur deinen Hauptstrang, du hast ja auch viele Nebenstränge. Also eher wie eine Serie, oder? Ja. Kann man teilweise so vergleichen. Und du hast ja auch dann nicht nur, sag ich mal, deine Hauptquest und deine Nebenquest, du hast ja aber auch noch dann vielleicht die persönliche Entwicklung deiner Charaktere, weil man soll sich als Spieler ja auch ein bisschen ausdenken, okay, wer ist dieser Charakter, den ich spiele? Und manchmal, also das ist auch ein bisschen abhängig vom Meister, ob man auf die Hintergründe, also auf die Vorgeschichte mit eingeht, ob man es mit einbaut. Also du hast dann ja auch viel. Und du musst es ja vorstellen wie in einer Serie, es passiert etwas, du weißt ja gar nicht, was los ist. Du musst das erstmal herausfinden, dann bist du auf der falschen Spur. Also das dauert ja auch. Und dann okay. Bist du halt auch zu 6 und ja. 6 Leute, 6 Meinungen, 6 Überlegungen und dann musst du es auch noch managen. Okay, das wird mich dann zur nächsten Frage mal führen. Die Charaktere oder vielleicht sogar eure Charaktere. Also wenn man da so in der Runde sitzt, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr dann auch so voll in der Rolle drin? Redet ihr so wie dieser und denkt euch so eine Backstory aus? Oder ist das einfach nur so casual, ja, ich bin ein Troll? Nee, das wäre schon, das ist schon der Idealfall. Wenn du halt, sag ich mal, jetzt einen Charakter hast, solltest du auch komplett in diese Rolle aufgehen, weil sonst, das gehört halt zum Spielspaß mit dazu. Also ich persönlich halt finde zum Beispiel auch, die Charaktererstellung ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Also man spielt sozusagen ständig, ja, man spielt eine Rolle im Rollenspiel. Haha, also. Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, du hast dir deine Frage selber beantwortet. Das war ein kritischer Treffer gegen den Nagel. Also zum Beispiel. Aber wie muss man sich das vorstellen? Ich kann es dir mal erzählen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht bei D&D, sondern DSA. Das ist halt auch ein Spielsystem. Ja. Da hatte Jan mit seinen Freunden schon gespielt und ich bin später dazugekommen. Und dann habe ich mich mit dem Meister halt hingesetzt. Er hat mich so unterrichtet, worum es geht, und habe ich meinen Charakter erstellt. Da habe ich mir überlegt, okay, wer bin ich, wie bin ich? Und das Problem war zum Beispiel, es gibt einen Fehler in meinem Charakter. Und das kann ich ganz schlecht machen. Mein Charakter hat eigentlich einen arabischen Akzent, aber ich kann nur einen russischen machen. Dann haben wir uns gar nicht gut. Das hört sich doof an, wenn eine arabische Person immer mit einem russischen Akzent redet. Ich rede normal. Ich kann keinen arabischen Akzent machen. Ich mache irgendwie einen russischen. Weil, kannst du nicht einfach ein Russe sein? Nee. Und so. Also ich sag jetzt mal von der Aussprache her, so diesen Akzent, den man ja dann hat. Mhm. Also ist natürlich auch so eine. Walla, was ist daran schwer? Was ist schwer dran? Was ist schwer? Walla, nee, bei mir wird es immer ein Russe. Das ist türkisch, nicht arabisch. Und zum Beispiel, weil ein anderer Spieler ist vom gleichen, also wir sind beide so gesehen vom gleichen Stamm und er macht das zum Beispiel ganz gut. Also er spricht dann auch also ganz oft mit diesem Akzent. Da sitzen also Leute 3 Stunden lang am Tisch und sprechen mit falschen Akzenten miteinander. Du weißt, wie Schauspiel funktioniert, ja? Nur mal so am Rande. Aber das ist aber ja, wir sind doch das sehr Publikum. Unterschiedlich von den Spielern her. Also du hast Spieler, die dann wirklich auch die Charaktere darstellen durch Sprechen. Mhm. Und dann gibt es auch nicht nur durch Sprechen, Spieler, teilweise auch durch Mimik und Gestik am Spieltisch. Genau, und dann gibt es halt auch Spieler, die eher so in der dritten Person von ihrem Charakter erzählen. Mhm. Also, ja. Wenn du jetzt beispielsweise, ja. Du kannst natürlich auch sagen, mein Charakter, Derek, der Aufrechte, geht jetzt zur Königin und spricht sie auf die Vergehen an, die er ihr vorwirft. Oder du kannst natürlich auch sagen, meine Lordschaft, ich habe Folgendes erfahren und ich bin zutiefst verstört, sowas über euch gehört zu haben. Es kommt natürlich auch stark darauf an, welchen Spielstil deine Gruppe hat. Weil ich würde es auch ziemlich merkwürdig finden, wenn ich als Einziger eben in Character reden würde, während alle anderen eben diesen beschreibenden Stil nutzen würden. Das muss man natürlich dann aber auch vorher immer mit der Gruppe abstimmen. Kommt also drauf an, was für eine Rampensau du bist. Genau. Ja, vieles. Sagen wir mal so. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, wie lange man schon spielt. Also zumindest ist mir das so aufgefallen, dass wenn man jetzt gerade erst anfängt, ist noch mehr Distanz eigentlich zum Rollenspiel da. Und je mehr man dann da sich reinfindet, desto mehr übernimmt man dann halt auch seine Rolle. Also zum Beispiel habe ich bei meiner anderen Runde von DSA, zum Beispiel mein Charakter ist sehr, sehr, sehr launisch, weil es eine, ja, so gesehen eine Diplomatin ist, aber die ist noch so jung. Sie ist eine verwöhnte Prinzessin. Also du spielst quasi dich oder was? Ha, ha, ha, nein. In adlig und arabisch, aber ja. Mit russischem Akzent. Ha. Und reich. Mit russischem Akzent, genau. Okay, aber warte mal kurz, Sarah. Da frage ich doch einfach mal nach. Erzählt mir doch mal von Charakteren, die ihr gerade spielt. Erzählt mir doch einfach mal. Und wie ihr die erstellt habt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also Sarah, was ist deine Figur und wie hast du die erstellt? Wie bist du da drauf gekommen? Also von meiner DSA-Gruppe habe ich mich ein bisschen an der Gruppe angepasst. Da hatte ich den Meister gefragt, okay, was würde er empfehlen, was vielleicht noch fehlt oder was da noch das noch gut ergänzen könnte, weil ich halt viel, viel später dazu gekommen bin. Und da hat er mir so einen Hinweis gegeben, okay, die Rasse wäre ganz cool, weil ein Spieler die gleiche ist. Und dann hatte ich überlegt, okay, was sind das, wer sind die anderen Charaktere? Und dann dachte ich, gut, da würde halt eine Diplomatin vielleicht noch mal ganz gut tun. Einfach, damit du vielleicht bessere Chancen beim Hof hast. Ja, das Problem ist, ich habe meinen Charakter dann irgendwann vergessen, dass sie sehr jung ist, mit 17 Jahren. Also gerade aus der Pubertät raus und denkt natürlich, die Welt gehört ihr. Mhm. Also bei dem einen Charakter, wie gesagt, habe ich mich stark an der Beste Gruppe und vom Meister. Für eine Diplomatin. Ja. Yeah. Und beim zweiten Charakter habe ich persönlich überlegt, okay, ich mag Tieflinge, also eine spezielle Rasse, sehr gerne. Die spiele ich halt gerne und dachte ich, gut, nimmst du den. Und dann, ich mag immer gerne den Krieger, weil Zauberer sind momentan für mich persönlich sehr, mir zu aufwendig. Ja, die sind mir persönlich gerade zu aufwendig irgendwie zum Spielen, mit den Regeln für mich. Und dann den Krieger mag ich sehr gerne, weil mein halbtoter Charakter in einer anderen Session, den wir leider nicht mehr spielen, den mochte ich sehr und den wollte ich ein bisschen wieder hinterher, nenne ich ähneln, aber ja doch, wollte ich doch. Ganz kurz, mal kurz. Irgendjemand fummelt gerade am Mikro immer rum. Ich höre immer so leichte irgendwas. Das hier? Ja. Ja. Okay. Dann hör bitte auf damit, wer rum das war. Okay. Und ja. Warst du fertig, Sarah, oder gab es noch was hinzuzufügen? Nee, jetzt kann ruhig an oder wer auch immer reden. Okay, ja. Also, was machst du, spielst du gut? Also vielleicht nur eine Figur sozusagen, wenn du jetzt mehrere spielst, vielleicht eine, die du am liebsten magst oder so. Es ist schwierig, weil das sind tatsächlich auch wieder zwei. Aber ich versuche mich ein bisschen zu begrenzen. Beispielsweise in der Runde, in der Sarah die kleine verwöhnte Diplomatin spielt, spiele ich beispielsweise einen Barden tatsächlich. Mhm. Und ich fand es ganz, ganz lustig, das mal so rumzudrehen, weil in der Kultur, in der dieser Barde aufgewachsen ist, sind die Geschlechterrollen so ein bisschen vertauscht. Das heißt, die Frauen sind da die Hauptverdiener und die sich eben am Hofe mit Politik und Ränkeschmieden auseinandersetzen und die eben im Hintergrund immer die Fäden ziehen und die meisten Kriegsoberhäupter sind da auch tatsächlich Frauen. Deswegen ist eher den Männern zufällt, so den schönen Freigeistern zu frönen und zu philosophieren und sich lieber den schönen Künsten hinzugeben. Und dann habe ich mir aber auch mal gedacht, es muss doch irgendein einschneidendes Erlebnis geben, warum jetzt mein Charakter angefangen hat, so durch die Welt zu ziehen, wie er es gemacht hat. Und da habe ich eben gesagt, gut, hat sich mit seiner Mutter gezankt und ist eben von zu Hause rausgeschmissen worden. Und das ist eben auch das Problem, was ich denke, was viele haben, dass sie eben denken, ich brauche eine total edgy Backstory, dass meine ganze Familie von irgendeinem bösen Tyrannen ermordet wurde und jetzt muss ich ausziehen, um diesen Tyrannen zu töten. Das ist einfach ein Pet-Peeve, damit komme ich irgendwie nicht so gut klar. Erklär doch mal kurz, was ein Pet-Peeve ist für Leute, die das nicht wissen. Es ist etwas total Spezielles und meinetwegen auch Minimales, was mich aber richtig aufregt und wo ich jedes Mal 3 Stunden lang Vortrag halten könnte, warum das scheiße ist. Also du bist eher für das Thema, haltet es simpel und entwickelt euch entlang des Weges, oder wie verstehe ich das? Genau, weil das ist natürlich das KISS-Prinzip, keep it simple, stupid. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir durch deine Vorgeschichte schon so verdammt viele Charakterzüge vorgibst, fällt es dir natürlich schwer, denn im aktuellen Geschehen auf gewisse Sachen frei zu reagieren. Weil wenn du schon gesagt hast, hier das und das und das und das und das und das und das auch noch, ist mir schon alles passiert und deswegen bin ich jetzt so und so geworden, dann gibt dir der Spielleiter irgendeine Situation vor und du hast eigentlich nur noch eine Möglichkeit, so zu reagieren. Und das, finde ich, ist einfach auch schlechtes Rollenspiel teilweise. Man möchte ja auch seinen Charakter weiterentwickeln. Zum einen das, zum anderen, wenn du nur eine vorgegebene Option hast, dann läufst du halt auch über kurz oder lang dann in die Gefahr, die Gruppe oder die Gruppendynamik zu zerstören. Und aber ist das überhaupt so wichtig, so eine Backstory, also so eine ausgearbeitete? Nö. Naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie. es kommt ja drauf an, ob der Meister damit arbeiten will oder nicht. Weil zum Beispiel bei Reza, wir haben ja auch eine Runde mit Reza, die, wo wir ja gestern gespielt haben, da war ja auch so, dass sie ein bisschen auf die Backstory eingehen will oder das mit einarbeiten möchte. Ach so. Okay. Also es ist halt auch davon abhängig, wie ein bisschen der Meister es vielleicht arbeiten haben will. Und dann ist es natürlich schon wichtig, weil dann, wenn du alles vollbaust, ja, Okay. Ronny, dann kann der Meister vielleicht nur außer den Tod machen. Du brauchst etwas, aber du brauchst nicht alles. Okay. Ist jetzt meine Aussage. Kann man auch so geheimnisvolle Twists enthüllen, die noch keiner weiß? Ja. Okay. Yep. Klar. Du kannst eigentlich alles machen. Ronny, was bist du denn gerade? Oder was ist so dein Lieblingscharakter gerade? Momentan bin ich ein Barde, ein Elfenbarde. Ihr wollt immer noch Musik machen. Das ist aber eine andere Runde. Also mein Barde ist eben aus der DSA-Runde. Band oder so. Nee, die hat er ja. Wir haben ja noch eine andere Mitspielerin, die ebenfalls Bardin ist. Nee, also ich möchte ja immer noch eine Runde haben, wo alle Barden spielen. Superband, juhu. Ja, also bei Resas Runde aktuell bin ich halt ein Elfenbarde. Man kann sich ihn so vorstellen, er ist halt ein kleines Emo-Kind. Tatsächlich ein Emo-Kind. Also er hat schwarze, lange Haare, die ihm so ganz schlechten Scheitel quasi so übers Gesicht gehen. Trägt Nietenbänder und hat nur schwarze Klamotten an. Und er hat quasi er ist quasi aus seiner Schule, aus seiner Musikschule bei den Elfen ist er rausgeflogen, weil er nicht mehr diese klassische elfische Musik machen wollte, sondern wollte halt was anderes, was Neues. Ich bin so Rock'n'Roll. Und ist dann durch die Welt gezogen und hat dann bei Barbaren und bei Orks hat er dann quasi die Musikrichtung Schwermetall gelernt. Und die versucht er jetzt quasi in der Welt kundzutun. Wie bist du Nano draufgekommen? Also, und das Ding ist halt, wo wir jetzt wieder dabei sind, was für einen Spielstil hast du quasi. Ich bin zum Beispiel einer, ich möchte ganz gerne mit einer Runde spielen, die halt eben voll da drin aufgeht. Also die halt auch wirklich halt jeder halt quasi seine Charakter halt so spielt. Und ich zum Beispiel werde dafür mir auch diesen Schreigesang oder dieses Scream-Gesang mir beibringen, weil als Barde hast du halt Zaubersprüche, die du hauptsächlich durch Singen quasi halt rüberbringst. Und so werde ich mir quasi alte bekannte Rockklassiker oder Metalcore-Songs nehmen und diese dann schreien, um die Zaubersprüche loszuhauen. Ja, Ronny singt auch manchmal. Ja. Können wir diese Runden dann auch digital spielen? Dann kann ich dich runterdrehen. Also zuletzt hat er das das Sauflied von Otto, ja. Genau, das Sauflied von Otto gesungen. Ja, hat da er waren sehr wir, schön gemacht. Da waren wir quasi. Mach's doch mal, so Bunny. Nein, da waren wir quasi bei einem Tempel und da waren irgendwie nur besoffene Leute und wir sollten die irgendwie davon abhalten, dass die in die Rosenbüsche pinkeln. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen. Weil das heilige Büsche waren. Genau, ich habe angefangen auf der Bühne zu performen und habe halt nur so Mallorca- und Ballermann-Hits gespielt. Unter anderem halt auch das Otto-Sauflied, um die Menge halt davon abzuhalten. Das hat funktioniert. Sie haben mir die ganze Zeit irgendwie dann zugejubelt und ja. Wie geht denn das Otto-Sauflied? Kennst du das nicht? Bestimmt, das fällt mir gerade nicht ein. Es ist halt diese Melodie wie war das? We didn't start the fire. Genau. Ach ja, okay. Und er zählt aber alle möglichen Alkoholsorten auf. Ja, doch, ja. Genau. Sing mal, Ronny, sing. Sing mal, Ronny, sing. Nein, und sing. Davor habe ich Dwayne The Rock Johnson gespielt in einer anderen Natürlich. Runde. Natürlich. Natürlich hast du das. Er hat es aber auch sehr gut gemacht. Und davor habe ich einen Halborg gespielt, der halb Bud Spencer, halb der Hulk war. Guck mal, Sascha, du kannst in diesen Spielen sein, wer du möchtest. Aber das heißt, da kann man, das wird auch nicht eingeschränkt von wegen jetzt Bud Spencer oder Dwayne Johnson und so, die haben ja nichts zu tun. Ja, du nennst die Leute jetzt nicht so, aber du handelst vielleicht so ein bisschen wie die. Also ich Ronny, zum Beispiel, Ronny, ja. wie hieß denn der Barbar, den du in meiner Runde gespielt hast? Tane Honsen. Und er hatte keinen Schnurrbart. Nein, also zum Beispiel war es bei ihm, ich hab bei ihm, glaube ich, das so gemacht, dass er hat zum Beispiel nicht diese Tattoos gehabt, sondern das waren halt Rüstungsteile, die aber so bemalt waren, wie diese samoanischen Tattoos, die halt Johnson hat. Und das ist halt auch sowas, du hast halt dort einen Wert, der nennt sich Charisma. Als Barbar ist das Quatsch, dort auf Charisma zu skillen, weil du brauchst normalerweise viele Lebenspunkte, die kriegst du mit einem anderen Attribut. Und ich habe aber sehr viele Punkte halt in Charisma gesteckt, weil ja Dwayne Johnson sehr charismatisch ist, was mir nichts gebracht hat, außer dass ich halt eben sehr gut einschüchtern beziehungsweise sehr gut bei Leuten ankam. Okay, bevor ich dazu frage, was Charisma und Upskillen und das alles, Resa, was hast du denn für einen Charakter noch? Und warum hast du die denn ausgesucht, sagen wir es mal so? Okay, ich nehme mal den ersten Rollenspielcharakter, den ich hatte. Das war in meiner Cyan-Runde. Da habe ich, also erstmal ganz kurz zu Cyan. Da spielt man sozusagen einen Halbgott. Mhm. Also in der Welt existieren die ganzen Götter aus sämtlichen Mythen, also griechische, ägyptische, chinesische, japanische Götter und so weiter und so fort. Die existieren alle. Und mein Charakter war die Tochter des Dionysos oder eine Tochter des Dionysos. Und sie fing tatsächlich sehr, ja, recht normal an als arme Kunststudentin, die im Laufe des Spiels, also man muss dazu sagen, zum Beispiel, eigentlich sind die Kinder des Dionysos auch eher charismatisch und manipulativ. Sie hingegen hat einfach alles. Ja, das ist nicht vorgegeben, aber das war sie tatsächlich am Ende, weil sie mit dieser ganzen Götterwelt nicht so gut klarkam. Hat sie dann angefangen, Uso zu trinken, bis zum geht nicht mehr. Und letztendlich war mein Charakter eigentlich dauerbesoffen, hat ständig dumme Entscheidungen getroffen. Sowas wie, oh ja, komm, brechen wir in die Area 51 ein. Ich hab hier so eine Drahtschere dabei, damit können wir hier den Zaun aufknipsen. Wie kommt man denn von griechischen Göttern auf die Area 51? Also das spielt alles in der Jetztzeit. Und ach so. Das ist quasi wie Herkules in New York. Ah. Ja, genau. So ein bisschen so. Und übernimmt aber so die Prämisse, dass die Götter zwar die Welt lenken, aber eigentlich keinen Finger krumm tun, sondern dass das halt immer so die Helden machen, also die Halbgötter. Und ja, das heißt, die Götter geben einem irgendwelche Aufgaben vor und die muss man dann erfüllen. Und irgendeine von diesen Aufgaben hat uns dann zur Area 51 geführt. Und ja, mein Charakter wurde im Laufe der Zeit ein wenig psychotisch, aber dadurch auch irgendwo sehr lustig, wie ich persönlich finde. Also der Harald und Junke des des Olymps. Ja, des Olymps, ja. Ja, so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, eigentlich sind so die Kinder des Dionysos eher manipulativ und charismatisch. Sie hat Leute verkloppt mit zwei Schlagringen. Mit dem einen hat sie allerdings keinen Schaden gemacht, sondern Gesundheit in Leute wieder reingekloppt. Aha. Das war dann so, hör auf mich zu schlagen, warum geht's mir besser? Schlag mich weiter. Harder, Daddy! Ja, das war sehr, Das hat zu sehr seltsamen Situationen geführt, aber es war auch irgendwo immer sehr lustig. Ist das auch so eine Art, um Aggressionen abzubauen? Allgemein jetzt in die Runde gefragt. Kann man damit Probleme lösen aus dem Inneren? Kommt drauf an. Ich glaube, das Ganze verursacht zum Teil auch noch weitere Probleme. Ich weiß nicht warum, aber sehr viele meiner Charaktere driften so ins Psychotische ab. Ja, ich frage mich wirklich? Warum. Resa, möchtest du mit uns reden? Ich habe tatsächlich auch irgendwo mal den Vergleich gehört, dass Dungeon Master zu sein, also Spielleiter, du stellst dir eigentlich so vor, als ob du mit deinen Spielern eine epische Story erzählst und alle haben cineastischen Spaß. In Wirklichkeit ist es aber eher so, als ob du der Psychotherapeut deiner Freunde bist und dabei so tust, als wärst du ein Goblin. Aber gut, apropos Psychotherapie. Was ist denn für euch das Faszinierende überhaupt an dem Ganzen? Also, wie seid ihr dazu gekommen? Oder warum habt ihr das angefangen und warum seid ihr immer noch dabei? Also, ihr erzählt ja von den Charakteren, das klingt ja alles so lustig, aber wie kommt man denn überhaupt erstmal, wer hat euch denn da reingeholt in diese Welt? Zottel. Ah, wer ist Zottel? Oder was ist ein Zottel? Zottel ist der Name eines Schulkumpels von mir, der mich damals mit dem ganzen Scheiß infiziert hat. Der hat mich damals in der 8. Klasse, möchte ich meinen, hat er mich mit das schwarze Auge, also sozusagen das deutsche Pendant zu D&D, mit einem noch weit komplizierteren Regelwerk. Sind der Deutsche? Ich wollte gerade sagen, weil es eben deutsch ist. Sich bei D&D hast du so Klassen wie Kämpfer, Schurke, Magier. Bei DSA hast du den Barden, du hast Stadtwache, du hast 6 verschiedene Arten von Kriegern, du hast 7 verschiedene Arten von Jägern, du hast auch einfach Bauer. Oder Wirt. Alles, ja, super. Alles, was der Arbeiter beim Bundesamt für Straßeninstanzhaltung. Ja, es gibt den Prospekteur, heißt der, glaube ich. Oh also Gott, ey, das kann nicht mal ernst sein. Also. Doch, das ist wunderbar. Haben wir ein Ziel gerade, dann können wir das raussuchen. Ich stelle mir das so richtig vor, wie der erstmal im Kampf nach einem Passierschein fragt. Weißt du, und fragt, sagen sie, dürfen sie eigentlich hier stehen? Haben sie schon Steuern bezahlt? Was ist denn eigentlich mit dem Antrag letztens? Den habe ich noch nicht gekriegt. Da würde ich so, nur wie der Typ bei Asterix und Obelix sein, der am Empfang sitzt, wo es ja an der Passierschein A38 hier. Ja, ja. Ja, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie hier aus. Jan, guck gerade nach. What We Do in the Shadows, der Energievampir, der anderen Leuten nur durch seine Anwesenheit. Ach so, weil er die quasi auch so lang, so voll labert mit langweiligen Anekdoten, genau, und Zeug. Genau. Ja. Jan schaut ja immer noch. Jan sucht. Ja, dann Sarah, dann erzähl doch du mal, wo du. Also, Trottel, komm mal später zurück. Sarah, wie kamst du denn zu dem Ganzen jetzt? Ich glaube, durch Resa. Also, ich hatte schon vorher immer was von D&D, DSA und den ganzen Sachen gehört und gewusst, aber nie gespielt. Aber durch Resa bin ich dann mal in eine Runde gekommen, die leider nicht mehr stattfindet. Okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie, wir hatten uns irgendwann mal getroffen. Ich habe keine Ahnung, wie genau. Haben wir ein bisschen gequatscht, hat das Resa erzählt, dass eine neue Runde aufgemacht wird und ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich ja gesagt und ja, dann war ich drin. Und dann habe ich Jan kennengelernt. Ich mag. Meinetwegen. Nein. Was? Ich habe dich ja später kennengelernt. Also, ja, jetzt, das ist ja gar nicht. Ja, naja. Also, ja, warum bist du beigeblieben? Weil mir das Spaß macht. Es macht einfach Spaß, sich mit den Leuten zu treffen, die Story weiter voranzubringen, die Kämpfe zu haben, auch mal verrückte Sachen machen zu können. Und wenn man einen guten Meister hat, eine gute Story und mit Leuten, die man vielleicht ganz gut mag oder mit denen man sehr gut zurechtkommt, einfach da was Cooles zu machen. Einfach mal auch abschalten. Also nicht immer nur. Bücher lesen, das ist falsch, aber immer nur zocken oder Netflix schauen, sondern einfach mal sein eigenes Abenteuer machen. Okay. Ja. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe mir jetzt mal das Buch Wege der Helden gegriffen. Das ist sozusagen ein kompletter Regelband, nur für die Erstellung von Helden nach dem DSA 4-System. Da gibt es beispielsweise, also bei DSA heißt es nicht Klasse, sondern Profession. Weil das eben dein Beruf war, bevor du zum Helden wurdest. Da gibt es so Sachen wie Wirt, Bauer, Edelhandwerker, Bergmann, Druiden, Tierbändigerin. Wundärzte, aber eben auch den Tagelöhner. Und das Lustige ist, bei den Klassen hast du ja nochmal Unterspezifikationen. Beispielsweise die Tagelöhnerin, da hast du die Variante Bauhelfer, Holzfäller, Köhler, Lastenträger, Palmschneider und Schauerleute. Und das ist einfach so wahnsinnig erschlagend teilweise, auch wenn du dir dieses Buch einfach mal anschaust. Was machen denn Schauerleute? Erschrecken andere. Scheinbar besonders gut schwimmen und zechen. Ah. Da gibt es keine Berufsbeschreibung, sondern nur, wie dann die Fähigkeiten aussehen. Also vermutlich geht es um irgendwie Transport übers Wasser, weil als Schauerleut oder Schauermann oder Schauerfrau kriegst du Bonus auf Schwimmen, auf Fischen und Angeln, auf Boote fahren und es wäre ungeeignet, wenn du Meeresangst hast. Ja. Naja, also was halt bei DSA ein großer Unterschied im Gegensatz zu D&D ist halt, dass du halt da halt auch Berufe nehmen kannst, die dann auch deinen Charakter gewisse Vorzüge oder Nachteile geben, was ich eigentlich ganz schön finde, was mir manchmal bei D&D fehlt, weil es gab mal eine Kampagne zum Beispiel mit Freunden, das war ein One-Shot und da hatte der Meister gesagt, gut, ihr müsst alle Krieger sein, aber jeder hat verschiedene Positionen. Und dann hatte ich gesagt, gut, dann will ich die Feldköchin sein. Und dann dann kannst du halt auch deinen Beruf oder so dann mit reinspielen und bringt dir auch gewisse Vorteile dann, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, kochen, schnibbeln. Ich möchte nur sagen, ich war eine Runde auch dabei und ich war der Hauptmann der Kompanie. Ja. Yeah. Und sie war die Köchin. Ja, und hat mich die ganze Zeit mit seinen Assistenten gestritten. Musst du dann auch was kochen in echt oder ist das nur so, ich stelle mir jetzt vor, wie ich euch jetzt hier so ein bisschen Hummer mache dann sagst du halt so, da geht einer vielleicht auf die Suche, auf die Pirsch oder auf die Jagd, dass ich dann hinterher schreie, ja hier, Feldmann, bring mir noch ein Kaninchen mit, wenn du was hast, sonst kriegt ihr nur scheiß Bohnen und Speck heute Abend. Bohnen und Linsen. Keine Ahnung. Bohnen und Linsen. Lecker. Das gab's ja, frische Bohnen und getrocknete Linsen. Das hält auf jeden Fall die Wildtiere fern in der Nacht. Ich habe übrigens gerade nachgeschlagen, Schauerleute ist ein alter Begriff für Leute, die Frachtschiffe be- und entladen. Ah. Naja, war ich doch gar nicht so schlecht mit meiner Einschätzung. Vom niederländischen Schauen, also schleppen, hart arbeiten. Ja, ja, wieder was dazugelernt. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich dabei geblieben bin, weil man eben immer wieder auch neue Sachen lernt. Was übrigens auch inzwischen ein Pet-Peeve auf meinen geworden ist, die Unterscheidung zwischen Platzangst und Raumangst. Hm. Das habe ich tatsächlich auch erst durch das Rollenspiel mitbekommen, dass es eben im alltäglichen Sprachgebrauch meist falsch verwendet wird, dass eben Platzangst nicht die Angst vor beengten Räumen ist, sondern dass das eben die Raumangst ist, während die Platzangst eben die Angst vor leeren, weiten Flächen ist. Ah, der Unterschied zwischen Klaustrophobie und Agoraphobie. Ja. Siehste? Habe ich auch was beigebracht. Ronny oder Resa, wer jetzt mal möchte, wie seid ihr denn da dazugekommen? Hattet ihr auch einen Zottel oder? Ja, kann man so sagen. Allerdings habe ich erst während des Studiums angefangen zu spielen mit der Rollenspielrunde von einem Freund von mir, der oder die halt noch in der Nähe von meinen Eltern leben, also da in der Nähe von Bremen. Und so ein bisschen wurde ich da so reingeholt, damit ich dann doch öfter mal da bin. Dass ich halt wirklich einmal im Monat in Bremen bin und dass wir uns dann auch wieder häufiger sehen, weil das davor so ein bisschen der Kontakt auch so ein bisschen eingeschlafen ist, was ein bisschen schade war und jetzt leider auch wieder passiert ist. Aber haben uns halt immer einmal im Monat getroffen und Cyan gespielt. Und du bist einfach dabei geblieben, weil? Die Runde war einfach unglaublich unterhaltsam. Also wir hatten wirklich sehr viel Spaß mit unseren Charakteren und es hat halt einfach Spaß gemacht und dann sind wir da irgendwie beigeblieben. Das Gute ist ja bei solchen. Das hat sich dann irgendwie so 2-3 Jahre gezogen und und jetzt habe ich dann hier D&D mit ein paar Freunden gespielt und jetzt halt auch hier mit Sarah und Jan und mit Ronny haben wir jetzt noch eine D&D-Runde, wo ich jetzt gerade Meister, also wo wir uns mal ein bisschen abwechseln, wer dann gerade die Kampagne leitet. Und ja. Ich glaube, ein Vorteil, glaube ich, ist auch, warum viele das weiterspielen, ist, dass es auch ein Grund, seine Freunde zu treffen, dass man sich auch bewusst nochmal Zeit nimmt, gerade wenn man vielleicht auch sich selten sieht oder man wohnt weiter weg, oder dass man auch bewusst sagt, hier einmal im Monat, immer der dritte Samstag oder jede Woche Montag, wie vom Arbeitskollegen von Jan. Das ist auch so dieses, dann triffst du deine Freunde, man quatscht vielleicht vorher nochmal eine Stunde, damit man sich auf dem Laufenden hält und dann spielt man auch zusammen. Das ist, glaube ich, auch so ein schönes Ereignis, dass man einfach sagt, statt man hat seine Skatrunden oder seine Bowling-Abende, wie manche, hat man halt dann seine Rollenspielrunde. Okay, also wenn man sozusagen nicht über Fußball reden kann oder will, dann redet man halt darüber oder hat einen Grund. Ja. Ronny, wie bist du denn dazu gekommen? Erklär doch mal. Also klar, das macht Spaß, aber was macht denn den Spaß aus? Na gut, bei mir ist es ja hauptsächlich, dass ich bin ja nun ein großer Filmfan und ich sehe halt da drinnen, dass du halt schon tatsächlich so eine Art cineastische Erlebnisse bereiten kannst. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von eher solchen One-Shot-Abenteuern, weil die relativ schnell erzählt werden können und du halt für einen Abend quasi wie einen Film halt hast, einen erlebbaren Film. Und ich habe halt damals angefangen, also ich glaube, ich bin auch durch die Rocket Beans dazu gekommen, weil die hatten das halt auch, die hatten das halt ähnlich wie wo Critical Role halt hochgekommen ist, haben die das ähnlich dann auf ihren Sender gemacht und hatten halt einen so ein postapokalyptisches Setting gehabt. So haben sich auch ein eigenes Regelsystem überlegt oder ich glaube auch nach einem neuen Regelsystem, was du im Internet finden kannst, haben die sich dann eben eine Kampagne zusammengebastelt und ich hatte mir überlegt gehabt, ich will das halt auch mal in irgendeiner Form machen, aber mit irgendwas anderem sozusagen. Und dann hatte ich halt eben, wo ich damals mit den Mädels und Hashi Trako und noch anderen Freunden halt im Urlaub war, hatte ich gesagt, okay, ich mache mal einen Abend halt auch so ein Abenteuer. Und hat er halt dann auch so ein Setting gehabt, wo quasi so ein Pflanzen halt quasi die Welt bevölkern und die Leute mussten sich dann halt eben da durchkämpfen. Und deshalb haben wir damals noch so gespielt, dass jeder halt sich selber spielt. Und dann fing das eigentlich an, dass das Hashi, schönen Gruß an dieser Stelle, D&D angefangen hat. Und da haben wir halt eben ein Abenteuer gespielt und haben uns dann eben öfters getroffen. Und dann ist halt auch so die Leidenschaft gekommen, okay, ich will das aber noch mal was Eigenes machen, aber mit einem anderen Setting, weil mir dieses Fantasy-Setting irgendwann auch ein bisschen einen Hals raushing. Weil du hast halt überall Fantasy gehabt. Und ich wollte irgendwie mal noch ein bisschen was anderes machen. Und ich habe dann einfach mal zu einem Halloween habe ich einen One-Shot gemacht mit diesem Fate-System. Also es ist halt relativ einfach sozusagen. Da gibt es halt nicht so viele komplizierte Würfe, sondern du hast halt eben nur Plus- und Minus-Würfel und machst halt nur so Würfe, ob du es geschafft hast oder nicht. Und da hatte ich halt einen One-Shot gehabt, ähnlich einem Slasher-Film, dass ich quasi auf einer Insel treffen sich halt, ich glaube, es waren 7 oder 8 Leute, die alle... Sag mal, wo das spielt, also in welcher Welt das spielt. Es ist in der Jetztzeit halt angesiedelt und es treffen sich halt 8 Leute auf einer Insel quasi, die eine Therapie halt machen müssen. Die haben, jeder Einzelne hat quasi irgendetwas als einziger überlebt. So, das sollte halt diese Komponente des Slasher-Films halt werden. Und auf der Insel passieren dann halt mysteriöse Dinge. Sie werden dann von irgendjemandem verfolgt und dann gibt es halt noch ein bisschen mehr. Und es war dann am Ende so, dass halt quasi auf der Insel alles wie so eine Reality-Show war, dass quasi einige Leute waren eingeweiht und der Typ, der sie verfolgt hat, das war alles wie so eine Fernsehsendung im Endeffekt. Und auf der Insel waren aber quasi noch ein Monster, was sich da rumtrieb, was quasi von diesen Inselbewohnern, die opfern quasi einmal im Jahr halt eine Gruppe an Leuten, die sind selber nicht auf der Insel, damit sie halt reiche Ernte kriegen. Das war so der Twist-Plot am Ende. Und dann mussten sie halt vor diesem Monster halt abhauen. Singen die dann auch so wie bei South Park? Nee, tatsächlich nicht, aber was hab ich gemacht? Ich habe, glaube ich, so Hexenkräuter hatte ich irgendwo, die haben die überall hingehangen gehabt. Ja, so gibt es ja diese eine Folge, ja, ja. Wo Britney Spears dann geopfert werden muss. Ja, ich weiß. Ja. Genau, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache nochmal so ein One-Shot-Abenteuer halt eben, das Halloween da drauf. Das spielt ihr jetzt quasi in so viktorianischem Setting. Sollte auch so mehr so Mittel mit Mystery und Horror halt sein. Und die mussten halt im Endeffekt einen Mordfall aufklären. Und Spoiler, da werde ich dann jetzt quasi nächstes Halloween oder vielleicht auch schon eher dann quasi die nächste Episode aus diesem, ich nenne es jetzt mal Universum, dann halt spielen. Weil mir die Charaktere halt extrem viel Spaß gemacht haben und weil ich das Setting halt auch extrem cool fand. Ja, und das ist halt eben das, wo ich halt meine Freude rausziehe. Also ich mag halt dieses Filmische daran, dass du halt, sag ich mal, eine Geschichte erleben kannst, so filmisch fast schon, sag ich jetzt mal, oder ein Abenteuer, und du aber da relativ dich frei bewegen kannst. Also es kann halt auch ganz, ganz andere Abzweigung nehmen. Also es geht dann nicht einfach nur darum, du musst jetzt halt Person XY retten oder irgendwie das Königreich befreien, sondern du kannst dann halt auch einfach über Umwege erstmal was komplett anderes machen. Also zum Beispiel, was eine schöne Episode ist, ich weiß noch, in der Runde von Hashi waren wir mal in einer Stadt, unsere ganzen Charaktere, und hatten Freizeit, konnten machen, was wir wollten. Und Hashis Charakter ist halt stumm. Das zieht er auch eiskalt durch, er redet halt nicht. Also er ist sowohl der vergisst seinen Charakter auch hin und wieder mal. Er ist halt der Dungeon Master und wollte uns aber als Hilfestellung, weil wir noch einen Heiler brauchten, hat er sich eben quasi als Heiler bereit erklärt, ist aber stumm, kann also nicht sprechen, deswegen kannst du mit ihm nicht viel machen. So, also er kann dir jetzt keine Tipps geben oder so. Und sein Charakter ist in einen Puff gegangen, was irgendwie von außen nur so ein bisschen erkennbar war, ob es vielleicht ein Puff ist. Wir wussten es nicht, haben uns schon so ein bisschen drüber lustig gemacht. Was hat Resas Charakter gemacht? Die ist hinterhergegangen und hat eine Szene gemacht, dass sie quasi die Freundin von ihm wäre, und ob er jetzt da reingegangen ist und hat den ganzen Puff dort aufgemischt. Und das war am Ende sozusagen, haben wir diesen Charakter halt so bloßgestellt. Ne? Wir hatten alle viel zu lachen, hatten viel Spaß, und ja. Und das sind halt so Nebenabenteuer, die sich dann halt mal ergeben. Die haben nichts mit dem eigentlichen Abenteuer zu tun, aber du kannst es dann halt eben sehr weit in so eine Richtung halt treiben, je nachdem, wie viel Spaß die Gruppe dann halt hat. Okay. Das ist halt auch einer der Punkte, der mir eben so viel Spaß an der ganzen Geschichte bereitet. Du bist für den kurzen Moment eben jemand anders. Du bist woanders, du lebst in einer komplett anderen Welt, die eben auch teilweise nach anderen Regeln funktioniert. Und dann bist du eben nicht der kleine Projektingenieur, der nächsten Tag schon wieder um 6 Uhr aufstehen muss, damit er zu seinem 8-Stunden-Job gehen kann, sondern du bist eben der Ritter in der schimmernden Rüstung, der eben diese wunderbare Welt voller Magie und Geheimnisse und merkwürdiger Wesen erkunden kann und halt auch selbst mitformen kann. Dass du eben selbst entscheidest, hey, okay, da ist jetzt hier dieses Haus, der ist gerade drin verschwunden. Ich schau einfach mal, was das ist. Dass du dann eben halt auch, wie gesagt, du bist jemand anders, und du hast aber komplette Kontrolle über einen Teil der Geschichte da. Und du kannst eben mal kurz abschalten. Okay, das bringt mich mal kurz zu einer anderen Frage. Jetzt habt ihr so alle Charaktere und so weiter, die Rolle des Meisters, Masters oder Spielleiters, wie auch immer. Wie wird man denn ein solcher, und was braucht es dafür? Was unterscheidet einen Guten von einem Schlechten oder eine Gute von einer Schlechten? Naja, ich glaube, das meiste ist auch Übung. Also einfach sich auch mal trauen. Ich hatte jetzt letztes Jahr zu Halloween, hatte ich für unsere DSA-Runde halt mal gemeistert. Du musst dich halt in die Welt einlesen. Dafür gibt es große, kleine Regelwerke. Für ein One-Shot-Abenteuer reicht es, glaube ich, auch dann eher die kleinen Regeln. Du musst halt die Story schon mal durchlesen. Du musst überlegen, gut, wo kannst du was anpassen? Du kennst ja meistens deine Leute. Also für ein One-Shot-Abenteuer, glaube ich, hat das vollkommen gereicht, dass ich, sag ich mal, von DSA nur die kleinen Regeln kannte. Aber wenn du jetzt eine große Kampagne startest, musst du auch mehr lesen, dich mehr reinfuchsen und dich auch immer wieder vorbereiten, natürlich auf den Abend mit dem, okay, bis wohin glaubst du selber, kann man spielen, wo sind Probleme, wo kann man vielleicht noch was einbauen und was macht einen Guten aus? Natürlich auch, glaube ich, die Erfahrung. Ich glaube, das erste Meistern ist immer halt, es kann nicht perfekt sein. Du musst ja auch erstmal austesten, wo kann man besser werden, wo sind deine Stärken, Schwächen. Das musst du ja auch selber erstmal herausfinden als Meister. Und dann halt üben. Also man darf dann auch den Meister, glaube ich, nicht zu doll kritisieren oder böse sein, wenn er vielleicht das nicht mal so gut macht oder nach den Regeln. Aber das ist ja auch ein Geben und Nehmen von Spieler und Meister. Also im Endeffekt ist der Spielleiter derjenige, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass er sich das vor Augen führt, dass er eben teilweise, also zu gleichen Teilen Geschichtenerzähler und Schiedsrichter in dieser Welt ist. Weil er ist halt auch derjenige, der sagt, gut, du versuchst jetzt eben hier über diesen Abgrund zu springen oder diese Hauswand hochzuklettern oder mit dem Schwert den Ogre abzustechen. Dann wirf mal den und den Würfel, addiere die und die Zahl dazu und sag mir, was du rausbekommen hast. Dass er, also ein guter Spielleiter oder eine gute Spielleiterin kennt sich mit den Regeln aus, beziehungsweise weiß, an wen sie sich wenden muss, der die Regeln kennt. Du musst es ja nicht mehr selbst machen, meistens hast du ja in der Runde mehrere Leute, sodass du eben halt auch Aufgaben delegieren kannst. Und ich denke tatsächlich, das Wichtigste für eine gute Spielleiterin oder einen guten Spielleiter ist es, den Spaß am Spiel bei allen zu fördern, dass alle möglichst viel Spaß am Spiel haben. Okay, ja, aber wie wird man denn Meister? Fühlt man sich einfach irgendwann mal berufen oder sagt, ich will mal? Also normalerweise ist es so, dass wenn sich eine Gruppe frisch gründet, ist es meist derjenige, der die meiste Ahnung von dem System hat oder derjenige, der eben eine coole Geschichte hat und die erzählen will. Ansonsten Streichhölzer ziehen. Was? Wer Streichhölzer ziehen, der den kürzesten kriegt, der muss Dungeon Master sein. Ach so, Streichhölzer ziehen. Ich habe gerade was mit Streichelzoo verstanden. Was? Weiß er nicht, weiß er nicht. Ja, wer den besten Streichelzoo hat zu Hause, darf Meister sein. Ach so, ihr habt zwei Katzen, ihr gewinnt immer. Ja, deswegen holen wir jetzt auch einen Hund, damit wir unschlagbar werden. Nur deswegen. Ja, aber kommt das einfach mal aus einem selber raus, dass man Master sein möchte oder hegt man schon insgeheim immer die Lust daran? Nee, ich hatte einfach mal Lust, das auszuprobieren. Ja, das hat tatsächlich was damit zu tun, ob du halt Lust drauf hast. Es gibt doch Leute, die wollen halt nie meistern, weil denen der Druck zu schwierig ist, weil du musst teilweise, gerade wenn du eine lange Kampagne machst, du musst halt schon auf extrem viele Sachen achten. Und was halt vor allen Dingen als Meister schwierig ist, du musst halt auf alle eingehen. Wenn du zum Beispiel Spieler hast, die, sag ich mal, zu energisch sind oder zu sehr, sag ich mal, jetzt auf die Regeln beharren oder sowas halt und du diskutierst halt die ganze Zeit damit, dann ist es halt auch als Meister schwer irgendwie, dass du den abholst und gleichzeitig auch die anderen abholst. Also es gibt, ich habe schon von vielen Runden gehört, die halt beendet worden sind, weil es halt den Leuten keinen Spaß mehr gemacht haben, weil es halt nur noch ein Rumdiskutiere war. Aber da muss man auch von vornherein sagen, wie die Regeln sind. Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Leute gibt, die halt trotzdem da so den Sheriff raushängen lassen. Ja, okay, aber dann muss man es irgendwie nochmal vorher. Ja, da gibt es aber auch die Beschimpfbezeichnung Rules Lawyer, also sozusagen Regelanwalt, der eben, da gibt es dann dieses Klischee, das sind die Spieler, die Regeln eben nach dem genauesten Wortlaut auslegen und alles, was auch nur einen Müh abweicht, muss bis zum Ende tot diskutiert werden. Da muss man eben. Dann sollten sie Anwalt werden. Also muss man eben vor der Runde natürlich seine Pappenheimer kennen. Aber da muss man eben auch, bevor man sich zum Spielen trifft, eben grundlegende Dinge festlegen. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, das ist natürlich, glaube ich, immer individuell. Bei mir war es so, ich wollte es einfach gerne mal ausprobieren. Und habe dann einfach mal die Gruppe gefragt, ob die Lust hätten für einen One-Shot für Halloween und ich würde das gerne mal ausprobieren und die haben nichts dagegen, weil dann trifft man sich wieder einen Abend und die haben mir auch danach Feedback gegeben, wie es denn so war und jetzt gab es schon die Anfrage, ob ich dann auch für Ostern zum Beispiel mal meistern könnte. So, also das ist individuell, ne? Also es gibt natürlich Menschen, die haben auch, also ein Freund von uns, der das meistert, den finde ich zum Beispiel sehr, sehr angenehm, weil der auch gut erzählen kann. Also er kann gut in Rollen reingehen, auch mit Akzent sprechen, versucht wirklich auch individuell einzugehen. Also ihn mag ich sehr gerne als Meister, weil er macht das echt gut, aber der hat auch schon Erfahrungen da drin. So, und du kannst ja nur Erfahrungen sammeln und besser werden, wenn du es halt übst und machst. Wie überall sonst auch. Okay. Ja, das waren alles jetzt sehr vernünftige Antworten. Sollen wir verrückte Antworten nehmen? Kann man nicht so viel Blödsinn drüber erzählen, wa? Eine Frage, die sich gerade bei mir so stellte. Du erzählst, man geht einfach mal in Puff und sowas. Ja. Also diese Side-Stories oder was auch immer, wie initiiert man denn? Kann einfach jeder mal sagen, was er will? Wie geht denn das dann? Geht das reihum oder würfelt man da auch? Also wie funktioniert denn überhaupt sowas? Naja, also hast du mal schon so dein... Also. Ja, erzähl ruhig. Achso, ja, du hast zum Beispiel eine Gruppe, die waren jetzt irgendwie vielleicht tagelang unterwegs. Und dann kommst du in eine Stadt und deine Hauptquest ist zum Beispiel, du musst jetzt da Informationen sammeln. Und die sind halt ganz verstreut. Dann sagt die Gruppe, okay, ich sag jetzt mal, du bist 4 Leute, machst 2 Zweierteams und die ziehen dann los. Und man forscht nach, man guckt und dann kann man halt sagen, ey, hier, bevor dies, ihr habt alles geschafft, jetzt habt ihr aber noch irgendwie ein paar Tage Zeit, bevor es mit einer Pferdekutsche weitergeht. Was wollt ihr in der Zeit zum Beispiel machen? Und dann kann jeder sagen, ey, gut, ich will meine Rüstung verbessern, ich will Zaubertränke herstellen. Und der eine sagt, ich bin ein Lust, ich brauche mal ein bisschen, ich brauche nette Gesellschaft für ein paar Stunden, die bezahlt werden. Und du gehst unter, gehst umher. Ich will bumsen, sag's doch einfach verdammt nochmal. Ja, soll für denn die, dieses die vielleicht dumme nicht so umschreiben? Ja, aber, wer weiß, wer uns zuhört. Wir wissen nicht, welche Zeit wir haben. Vielleicht haben wir auch Zuhörer, die weniger als 18 Jahre auf dem Buckel haben. Sie möchten den Beischlaf vollziehen. Ich suche nette Gesellschaft, die für einen Abend, die man auch bezahlen könnte. Ich suche jemanden für den Beischlaf, Punkt. Aber ja. Wer erlaubt also das denn, dass es sowas gibt in der Stadt? Also wie funktioniert das denn? Du sagst es einfach und dann passiert es? Nein, also du hast ja meistens, also die Gruppe wird ja meistens dann, oder was heißt die Gruppe, aber dann sagt der Meister vielleicht, okay, was hast du jetzt vor? Und dann sagst du, oh ja, ich habe da gesehen, da ist ein Puff, ich will da mal reingehen. Ja, okay, du wirst da empfangen und also dann spielen sie halt inaktiv. Also jetzt natürlich den Geschlechtsakt, aber so dieses, vielleicht passiert da was oder wie er sich dann seine Liebste aussucht. Für alles andere gibt es dann das Live-Action-Rollenspiel. Das nennt sich dann LARP. Also sagen wir mal so, du kannst theoretisch versuchen auszureizen, so sehr es geht. Es geht immer so weit, wie es der Meister zulässt. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich gehe jetzt in die Taverne. Okay, da ist eine Taverne, findest du, gehst rein, was machst du dann? Ja, dann setze ich mich an den Tisch. Alles klar. Ich bestell bei der Wirtin. Alles klar, die kommt. Gut, dann fasse ich dir an die Möpse. Ja, gut, findet sie aber jetzt nicht so toll. Das ist mir egal, jetzt ziehe ich mich aus. Okay, jetzt kommt jemand und wirft dich raus. Nö, das geht nicht, weil ich kann auf einmal fliegen. Okay, nee, kannst du nicht. So, du kannst es halt so lange ausreizen, wie du halt willst. So lange, wie es halt eben der Meister zulässt. Also, wie gesagt, das mit dem wo Reza halt in der einen Runde halt in den Puff gegangen ist halt und den einen Charakter auffliegen lassen hat, das hat Hashi halt einfach mal so lange durchgespielt, um zu gucken, was passiert. Es kann aber auch sein, dass jetzt halt irgendwas überhaupt nicht der Geschichte beiträgt, es einfach nur noch störend ist, dass dann der Meister halt irgendwann sagt, jetzt reicht's. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem Kumpel erzählt, der hatte eine Runde gemeistert, da hat einer von den Charakteren prinzipiell immer, wenn die in einen neuen Raum gekommen sind, hat der erstmal in die Ecke gekackt. So. Warum? Und er wusste, keine Warum? Ahnung, einfach weil er es konnte. Kann man, und da hat er, kann man so viel kacken? Pass auf. Scheint das schon. Da hat er mich dann gefragt, was er dagegen tun soll, weil es stört halt mittlerweile einfach nur noch. Es ist nicht mehr lustig, sondern es ist einfach nur nervig. Dann habe ich gesagt, ja, dann macht er Folgendes. Wenn er sich quasi jedes Mal seinen Darm entleert, muss ja irgendwas mit ihm nicht okay sein. Also hat er irgendeine Magen-Darm-Krankheit oder sonst irgendwas, ihm geht es ganz schlecht. Im E-Fall stirbt er, wenn es sich zu sehr nervt. So weit kannst du das halt treiben. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der dir als Meister zu sehr auf den Sender geht, musst du halt auch rigoros dann Konsequenzen halt aussprechen. Oder jemand, der es halt wirklich bis zum Bitteren versucht auszureizen, irgendwelche Sachen. Du musst als Meister irgendwann auch Grenzen aufweisen, damit deine Spieler halt eben wissen, okay, sie haben Freiraum, aber bis zu dem Punkt. Also ich kann jetzt nicht quasi einfach so, weil ich Held X bin, zur Königin gehen, mich voll entblößen und irgendwie sagen, hey, du blöde Schlampe oder irgend sowas halt. Sondern da muss dein Meister dann sagen, ja gut, dann die Wachen schnappen dich jetzt, du wirst in den Kerker geworfen und wartest jetzt auf deine Enthauptung. Also, was ich da auch nochmal empfehlen kann, um sich das tatsächlich das Ganze mal so bildlich vorzustellen, das ist ein, ich glaube, ein studentisches Filmprojekt, nennt sich The Gamers. Findet man übrigens auf YouTube. Das ist schon ein bisschen älter. Und es da geht es tatsächlich klischeehaft. Es ist sehr klischeehaft, aber es ist dadurch auch irgendwo sehr lustig. Und also eigentlich jede Rollenspielgruppe findet sich da irgendwo drin wieder. Und jeder, der noch nie in einer Rollenspielgruppe war, wird danach irgendwann mal bei einer dabei sein wollen. Unter anderem ist da halt ein Spieler, der der Meinung ist, er müsste jetzt eine einen weiblichen Charakter spielen und wird dann in den Sequenzen, die dann das Rollenspiel zeigen, auch von einer Schauspielerin dargestellt. Oder teilweise auch als er selber in... Er selber mit blonder Perücke. Sowohl als auch. Und das ist zwar immer dann, wenn er gerade vergisst, dass er ja eigentlich einen weiblichen Charakter spielt. Okay. Was war jetzt meine Frage? Achso, die Side Story. Haben wir dich aus dem Konzept gebracht. Was sind denn so eure, sagen wir mal, eure schönsten Erinnerungen? Was sind so die besten Erfahrungen, die ihr mal gemacht habt? Also sind nicht wirklich die besten, aber vielleicht die lustigsten oder interessantesten Sachen, die ihr da mal erlebt habt mit Side Stories oder mit dem Allgemeinen? Oh, du stellst Fragen. Dann bleibst du mal als Letzter mit der Antwort schuldig und wer hat denn noch vielleicht eine lustige Anekdote zum Besten zu geben? Also ich habe zum Beispiel mal in Hashis Runde, das ist so, glaube ich, kurz vor dem Ende gewesen, da waren wir auf so einer fliegenden Burg und mussten uns da irgendwie einschleichen, also so quasi das für eigentlich unsere Gegner, die wir besiegen sollten, ausgeben. Und mussten uns halt in deren Tagesalltag quasi halt eben mit integrieren. Und da habe ich die Aufgabe übernommen, als Halborg quasi in der Küche mitzuhelfen und habe mich die ganze Zeit dort mit diesem Chef-Goblin, der halt dort der Küchen- oder vermeintliche Küchenchef sein sollte, angelegt, weil das Essen halt von denen nicht geschmeckt hat. Und habe quasi so ein bisschen den Gordon Ramsay raushängen lassen und habe ihn halt die ganze Zeit belöffelt, dass er da nicht so einen minimalen Fraß irgendwie seinen Herrschern vorwerfen kann. Das hat ganz gut funktioniert, weil das Problem ist bei Dungeons & Dragons, beziehungsweise ist das eigentlich überall so, wenn du kannst der geilste Typ sein, wenn du scheiße würfelst, dann hast du gar nichts gewonnen. So. Zum Glück habe ich da gerade gut gewürfelt, meine Proben, und konnte dementsprechend auch damit auffahren, dass ich halt mehr Wissen habe als diese Goblins, und habe dann eben dort tatsächlich den Gordon Ramsay raushauen lassen, während halt eben die anderen versucht haben, Informationen zu sammeln. Das war ganz lustig, weil ich habe mich irgendwie eine halbe Stunde lang nur noch mit Hashi angeschrien. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Mädels in einer, was war denn das, in so einem Soldatenstützpunkt, haben sie, glaube ich, die Klos hochgejagt. Das war scheiße. Irgendwie als Ablenkungsmanöver. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, das war einfach nur Kacke. Ja. Das war zum Beispiel einer der, das war, nein, aber es war wirklich eine sehr blöde Szene, zum Beispiel, weil das ist zum Beispiel das nächste Problem, dadurch, dass jeder sich ja auftrennt in seiner eigenen Geschichte, sah das so aus, ja, die Mädels haben die Klos und so hochgejagt, aber mein Charakter stand eine Stunde einfach, also im Spiel war das dann vielleicht, keine Ahnung, Stunde, ein Tag oder so rum und konnte nichts machen. Also habe ich zu Hashi gesagt, ja, ich beobachte die Gegend und ob irgendein Zeichen kommt. Weil du voll in der Scheiße standest, oder was? Nee, ich war halt abgeschissen. Ich wurde abgeschoben als Wache. Ach so. An der beschissenen Stelle. Da ist nichts passiert. Niemand kann nickel ist über diese verdammte Wiese gelaufen. Das hieß also, wenn die ihr Actionzeit hatten, war meinst du, und passiert irgendwas, Hashi? Sehe ich irgendwas? Okay, danke. Also eine beschissene Szene. Es war witzig, aber für meinen Charakter war scheiße. Wortwörtlich. Ja gut, das ist das Problem bei ganz großen Gruppen, dass du halt irgendwann immer den Punkt hast, dass du halt gerade eine Erzählung halt mal nur auf zwei Charaktere oder auf drei irgendwie beschränkt hast und der Rest steht halt rum und macht halt gerade nichts. Entweder man lässt sich dann in der Zeit irgendwas einfallen, das ist aber halt auch eben schwierig, wenn man es halt zum ersten Mal macht, meistern oder so. Oder du hast halt eben das Problem, dass die Story der zwei gerade aktiven Spieler oder wer auch immer so interessant ist, dass halt alle gefesselt halt zuhören. Dass halt auch der Rest, der halt gerade mal rumsteht, da irgendwie gebannt mit dabei ist. Das klappt nicht immer, das muss man leider sagen, aber ja, das ist nun mal so. Das lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Wir hatten noch eine lustige Anekdote. Ich habe jetzt tatsächlich auch etwas wieder, wo ich sage, ja, das würde ich erzählen. Aber das Ding ist, es ist halt auch oft einfach so Situationskomik, die eben, wo man eben, das sind so eine Story, da sagt man danach, ja, da muss man dabei gewesen sein. Aber beispielsweise, beispielsweise bevor wir eben auf dieses fliegende Schlösschen gekommen sind, wo Ronny den Gordon Ramsay rausgehängen lassen hat. Die Session war eher an sich gut, da hatten wir alle unsere guten Tage. Den Gordon Ronny. Da sind wir durch unterirdische Höhlen aus einem anderen Schloss entkommen. Und dann gab es eine Story, wo wir eben eine längere Leiter runterklettern mussten. Und das hat ein bisschen gedauert, das war auch ein bisschen tiefer, sodass wir nicht einfach sagen können, gut, ich springe runter. Da war auch tatsächlich auch eine Leiter da, deswegen konnten wir da halbwegs sinnvoll runterklettern, aber ich war gerade erst neu in die Runde gekommen und wollte mich das ein bisschen profilieren. Hast du dich nicht mit meinem Charakter gestritten und deswegen hast du so eine Arschszene? Nein, wir haben uns danach deswegen gestritten. Ach, deswegen, okay. Und Ronny hat halt so die ganze Zeit noch halblaut überlegt, ja, also mein Charakter, der hat jetzt dieses Special Feature, dass ich jetzt Fallschaden bis zu einer gewissen Höhe total ignorieren kann. Und das, ich habe jetzt einfach gesagt, gut, mein Charakter, der eben so ein Klugscheißer hoch 9 ist, der noch zudem magisch begabt ist und ein Besserwisser. Also im Endeffekt ich mit magischen Fähigkeiten. Ja. Da habe ich gesagt, gut, dann wollen wir dir mal ein bisschen aufreizen. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, mach das doch, alle coolen Kinder springen von der Klippe. Und bin halt runtergesprungen, hab dann aber unterwegs noch einen Zauber gewirkt, dass ich halt sanft unten ankomme. Und das fand ich ziemlich cool, weil ich fand, das hat halt auch so ziemlich gezeigt, wer Sariel denn als Charakter ist. Und das hat aber in der Runde beispielsweise gar nicht so viel Spaß gemacht, weil ich danach erstmal richtig auf die Schnauze bekommen habe, von wegen, was mir denn einfällt, hier so einfach unsere Ressourcen zu verschwenden, so nach dem Motto. Okay, Resa, hast du noch eine Geschichte? Ja, das wäre auch aus der gleichen Runde gewesen. Vom fliegenden Schloss? Na ja, von der Runde, aber weit davor. Und ach, es geht um den Asperger Joe? Nein, es geht nicht um den Asperger Joe, aber es geht um die arme Frau, was war sie? Kommandeurin oder so. Ach so, die du beleidigt hast. Die meinen Charakter zu Tode beleidigt hat. Ja, es gibt eine Fähigkeit, da kannst du quasi jemanden beleidigen und derjenige muss dann halt einen Rettungswurf machen auf seinen... auf psychischen Schaden. Ja, genau. Und kriegt dann halt psychischen Schaden, wenn er es halt nicht schafft, sozusagen. Und Resa, sie hat der Wurf, also Hashi hat diesen Wurf immer wieder versaut, bis dann die Lebenspunkte auf null waren. Also hat Resas Charakter ihn quasi diesen Charakter zu Tode beleidigt. Ja, und das Schöne ist, das ist so ein Zauber, den muss man auch ausspielen. Das heißt, ich konnte Hashi die ganze Zeit beleidigen. Ja. Und er ist, und nur halt der Charakter, den er da gespielt hat, ist langsam daran verreckt. Und dazu muss man sagen, mein Charakter war nur mit einem leichten Morgenmantel bekleidet und stand sonst nur in Unterwäsche auf irgendeiner Treppe. Deswegen hat sie halt alle um sich herum beleidigt. Wie klang das ungefähr? Ja, so wie wenn Resa jemanden beleidigt. Ja. Also ich war bei der Szene leider noch nicht dabei, aber dass sie unglaublich hässlich ist und nicht mal ihre Mutter könnte sie lieb haben. Sie sei unfähig gewesen. Ja, sie war unfähig. Du bist sehr persönlich geworden. Ja. Nee, und das, was... Eine andere Runde, da hatten wir halt den gleichen Zauber benutzt. Da hatten wir gegen sozusagen zweiköpfige Hunde gekämpft, die halt links und rechts einen Kopf hatten, anstatt nur einen in der Mitte, wie das bei normalen Hunden der Fall ist. Und da hatten wir beispielsweise noch rausgehauen, dass das Vieh einfach zu blöd ist, um zu wissen, welche Richtung es sich drehen soll, um seinen eigenen Schwanz zu jagen. Ja. Es ist tatsächlich einer meiner Lieblingszauber. Kann ich verstehen. Und bei Jans Runde, die wir davor jetzt, also vor Resas hatten, gab es einen Moment. Man muss dazu sagen, da gab es halt mehrere Sidequests, die wir hatten. Und eine Sidequest war halt eben, da war ein Todbeschwörer, also ein Nekromant. Der hat sich der hat sich irgendwo eingenistet gehabt und da waren halt Untote so. Und die sollten halt weg. Und wir hatten halt vorher irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas hatten wir vorher gemacht, wo wir wieder normal zerstörerisch vorgegangen sind. Und also man muss dazu sagen, unsere Gruppe hat generell die Probleme, die man friedlich hätte lösen können, mit Gewalt gelöst. Und Probleme, wo eigentlich davon ausgegangen wird, okay, da werden sie jetzt kämpfen, da haben wir versucht, als Immobilienvermittler Genau. Der Nekromant sollte so eine alte Burgruine quasi aufgeben. Und dann hatten wir uns halt mit dem beredet und Jan hat irgendwie wieder gesagt, nee, ich gehe hier nicht weg und ist doch schön hier und bla. Und wir haben dann irgendwie immer so, Jana, aber wenn wir irgendwie dich woanders hin, oder wir können ja mal gucken, ob wir die Urkunde von diesem Land irgendwo herkriegen und so, dass du nur noch hier bleiben kannst und niemand mehr auf den Sack gehst und hast nicht gesehen. Bis wir dann irgendwann wieder losgegangen sind, um diese besagte Urkunde nicht bekommen haben. Und nee, wir waren auf dem Weg. Aber Jan hat schon rauskristallisiert, könnt ihr den Typen nicht einfach umnieten? So, weil das ist eure scheiß Quest. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten verdammt nochmal die ganze Zeit, wir haben alles getötet, was man hätte nicht töten müssen. Wir wollten einmal nett sein und nicht töten. Das wäre so witzig. Naja, und dann habt ihr euch den fucking Nekromanten rausgesucht. Ja, das war doch süß. Da war im Wald, alleine in der Bruchbude. Das hat eh keinen Immobilienwert. Gegen das Mikro. Das macht mich ja ganz verrückt. Ich hau nicht gegen das Mikro. Nicht. Irgendjemand bringt das Mikro zum Wachs. War es das hier? Nein. Dann war es unser Tisch. Nein. So? Ja. So, das hier? Ja. Und dann war ich das. Ah, nicht. Also Ronny beherrscht dich mal. Naja, jedenfalls, es lief darauf hinaus, dass wir besagten Nekromanten beim Scheißen umgebracht haben. Ja, genau. Ein Charakter hat ihn dann beim Kacken mit dem Pfeil abgeschossen. Hab ich den nicht mit dem Pfeil abgeschossen? Nein. Durch den Arsch? Das war Kevin. Ja. Doch. Das war Kevin. Nein, nee, das war ich. Das war Sarah, weil sie da schon diese Sneak Attack und so alles machen konnte als Diebin. Ach so, okay. Beim Scheißen habe ich mich von hinten angeschlichen. Nee, das war ist ich. Ist auch egal. Waren es beide. Aber ich weiß, glaube ich, dass Kevin erst das Zelt angezündet hat von ihm. Wie nett. Ja, wir haben auch daraufhin irgendwie weiterhin Dinge getötet, die wir eigentlich nicht hätten töten sollen. So ein Babydrachen zum Beispiel. Nachdem unser Meister uns halt solche Ansagen sagt von tötet ihn einfach, was sollen wir auch daraus schließen? Wir sollen anscheinend alles töten. Ja, wir haben irgendwie so viel Schaden gemacht, also es war laut Geschichte war es so, dass der halt bis zu einem bestimmten Punkt halt Lebenspunkte verliert und dann haut der eigentlich ab, weil du eigentlich in dem Punkt der Story und so was für ein Level du bist, eigentlich noch nicht gegen so ein großes Monster bestehen kannst. Irgendwie haben wir es hingekriegt, weil wir so gut geworfen haben und Jan so scheiße gewürfelt hat, dass er halt eben über diese Lebenspunkte gekommen ist und wir ihn auf Null gesetzt haben und er dann halt gestorben ist. Okay. Das Beste an der ganzen Geschichte war aber, dass Roddy dann dachte, hey, aus einem Drachen kann man sich bestimmt wahnsinnig viele magische Artefakte fertigen. Deswegen hat er dann angefangen, den Drachenkopf absäbeln zu wollen, um diesen Drachenkopf halt mit sich rumzuschleppen. Wie groß war denn der Drache? Es war ein Babydrache. Ja. Also Schwein. Es war zwar ein Babydrache, die sind aber trotzdem schon groß. Riesig. Ja. Also so, wir hatten vorher überlegt, ob wir nicht mal wieder Immobilienvermittler spielen und den Babydrachen jetzt das die frei gewordene Immobilie des Nekromanten andrehen. Wir haben es versucht, wir waren nett. Wir haben es versucht, aber der Meister hat sich dagegen entschieden. Wir hätten dem Drachen eine wunderschöne Waldlichtung geben können. Ja. Wir haben unser Bestes getan. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich mir so einen kleinen Goblin als Haustier gehalten. Der war irgendwie fast tot. Und dann habe ich ihn dann quasi mit einem Seil angebunden und an der Leine geführt und habe halt gesagt gehabt, der soll uns jetzt gefälligst irgendwo hinführen. Und dann wollte ich ihn nicht mehr gehen lassen und irgendwann, weiß gar nicht mehr, was genau war, er hat mich irgendwie gebissen oder so und da habe ich ihn irgendwie in den Busch geschmissen und weil er nur noch einen Lebenspunkt hat, ist er daran gestorben. Das heißt, in so einem normalen Film werdet ihr quasi die Bösen, die irgendwo eingeführt werden. Ja. Diese Schweinebande, vor der man mal aufpassen muss. Wir sind die Typen aus Fast and the Furious, da fragt doch auch kein Mensch mehr nach Gesetzlichkeiten. Also ich muss dazu sagen, bei meiner Sign-Runde meinte unser Meister auch irgendwann mal, also eigentlich, so wie ihr euch benehmt, kämpft ihr nicht mehr auf der Seite der Götter, sondern auf der Seite der Titanen. Ihr zerstört eigentlich gerade alles. Ja. Plot Twist. Passiert halt. Aber das Witzige ist auch die Frage, unsere liebsten Szenen, also es gibt halt, wie schon Rena sagte, so viele Kleinigkeiten oder Jan, so viele Kleinigkeiten, die halt einen zum Schmunzeln bringen. Aber meine, wo ich mich mal gut erinnere, ist halt auch, wo wir auf dem fliegenden Schloss sind, wo Ronny als Koch den Gordon Ramsay durch hat hängen lassen, fand ich auch die Szene von meinem Charakter eigentlich ganz schön. Weil sie dann einfach mal, wir sollten halt Informationen sammeln und mein Charakter und auch der Charakter von Draco sind halt so in die Turmspitzen oder in die Türme gegangen Und da waren, okay, was waren das nochmal, Orks? Ogre. Nee, Ogre waren das, glaube ich. Ogre. Und naja, die sind nicht gerade immer sehr die Schlauesten. Und da mussten wir aber irgendwie versuchen, uns mit denen anzufreunden und irgendwie irgendwas an Informationen zu bekommen. Und die haben uns halt die ganze Zeit ignoriert. Und dann dachte ich, okay, die hatten da so eine Art Wettkampf miteinander laufen. So von wegen, wer kann besser Speer werfen, schießen und Co. Und meine Person war halt eine Kriegerin, dachte, okay, vielleicht schaffst du es ja so. Und einfach so diese Aktion fand ich auch mal schön. So dieses, dass du auch einfach mal nicht immer nur töten musst, sondern einfach mal deinen Charakter dafür nutzen kannst, um zu sagen, hier, du machst beim Speer Weitwurf mit oder Bogenschießen und kannst dann den dummen Orga Vertrauen schenken, vertrauen dir dann, oder kannst du mal ein bisschen mit denen quatschen und die Kontrolle langsam gewinnen. Das ist halt nicht so witzig. Hör auf, gegen das Mikro zu hauen. Ich mach gar nichts, meine Hand liegt hier. Das ist unser Kater, der gerade mit seinem Ball spielt. Ja, der Kater hat seine 5 Minuten gerade. Aber er guckt gerade in unsere Richtung und guckt sehr bedroppelt. Ja, soll er auch. Soll sich schämen. Nein, er ist süß, wenn er spielt mit dem Ball. Dann sieht er ganz jung aus. Ja, aber... Ach, apropos Störfaktoren. Genau, das hat mich auch so mal gefragt. Also es klingt das ja alles schön und gut und es macht alles Spaß und so weiter. Gibt es denn als irgendwas, was euch auch dann stört, wenn ihr da dabei seid? Also was euch mal auf den Sack geht? Oh ja. Okay. Oh ja. Ronny, willst du anfangen? Ja, also was ich schon erzählt habe mit aus der Sicht eines Meisters, wenn du halt Spieler hast, die extrem nach den Regeln spielen und auch so spielen, um zu gewinnen. Das zerstört einfach jede Gruppe, weil das macht dann irgendwann auch einfach keinen Spaß. Und das ist auch ist halt als Spieler ist das halt ähnlich. Wenn du halt als Spieler zu wenig zu tun bekommst, weil sich halt quasi einer so in den Vordergrund spielt und quasi immer alles machen will, also wie der Anführer im Endeffekt sein möchte, alles machen will, alles durchsuchen will, immer die besten Artefakte findet oder Waffen, was auch immer, dann macht das halt keinen Spaß, weil es geht ja darum, dass die Gruppe Spaß hat und nicht nur eine Person sich jetzt quasi wie bei einem Rollenspiel als der ultimative Held herausstellt, sozusagen. Das kann einen echt auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, wen du meinst, Ronny. Was noch? Die Zeit. Also es ist halt so die Zeitfindung, finde ich zum Beispiel, ist immer was sehr Nerviges. Wir haben bei unserer DSA-Runde zum Beispiel eingeführt, dass wir sagen, gut, bevor wir spielen, man redet ja ein bisschen noch davor, bevor es losgeht. Ich sage, bevor es zum Beispiel losgeht, lasst uns schon mal den nächsten Termin finden, weil wie viele sind wir mit dem Meister? 7. 7? Also ein Meister und 6 Spieler. Das ist natürlich auch schwierig, dann gemeinsame Termine zu finden. Und das ist ja, also gerade wenn du größere Kampagnen hast und wenn du gerade noch jemanden hast, der weggezogen ist, was ist das denn für ein Geräusch? Das ist Leser, die auf ihren Schenkel klopft, um die Katze ja zu locken. Ach so, okay. Finde ich das zum Beispiel sehr nervig, wenn du irgendwie nicht regelmäßig spielst, weil das hatten wir bei der Hashi-Runde manchmal gehabt, dass du dann irgendwie gefühlt monatelang nicht spielen konntest oder wochenlang, weil jeder irgendwas anderes dann zu tun hatte oder man wollte nicht in der Woche oder dann war da wieder eine Convention, da war da eine Hochzeit. Also dann kommst du auch raus, dann weißt du nicht mehr, was ist nochmal passiert beim letzten Mal. Dann musst deinen Charakter nochmal vielleicht lesen, was mit welchen Fähigkeiten ist und auch erstmal wieder reinkommen. Und das finde ich dann sehr schade, wenn das dann immer so selten passiert. Also das ist der Vorteil bei One-Shots, aber bei längeren Kampagnen, dass man versucht irgendwie einmal im Monat, alle 2 Wochen, je nachdem, dass man versucht, kontinuierlich dabei zu sein. Und wenn einer mal nicht da ist, okay, entweder machst du einen Podcast mit auf, dass er sich das nachträglich anhören kann oder er wird zugeschaltet oder was auch immer. Aber da muss man auch mal sagen, gut, dann fehlt mal halt einer. Aber es klappt halt meistens auch nicht, weil gerade jetzt in der Zeit, wenn du halt ein normales Arbeitsleben halt auch hast. Ja, wir machen das jetzt halt zum Beispiel. Ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, einer wird jetzt durch diese jetzige Situation länger nicht spielen können, weil die haben halt 2 betreuungspflichtige Kinder und beide arbeiten und die arbeiten halt immer so, der eine arbeitet, der andere ist zu Hause, machen, sag ich mal, Kinderübergabe und dann wechselt sich das. Und dann haben die halt nur das Wochenende zusammen. Da hat er auch gesagt, gut, ist ja auch verständlich, dass er dann das Wochenende haben möchte mit seiner Familie. Dann haben wir jetzt gesagt, gut, wir treffen uns jetzt am Sonntag wieder zum Spielen, also online, dass wir gesagt haben, wir machen mal einen Podcast auf oder nimmst nur für ihn auf und dann kann er sich das einfach mal anhören, wie er will, dass er überhaupt mal drin ist und weil wir auch seinen Charakter nehmen zum Spielen, dass er mal sagt, ob wir es gut gemacht haben mit seinem Charakter oder ob wir was ändern sollen und dass er auch dabei ist irgendwie. Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, das finde ich ist ein Unding, dass jemand anders dann den Charakter des abwesenden Spielers übernimmt. Ja, also er hat ja das okay gegeben. Ja gut, aber das kann auch total schief gehen. Das ist mir halt egal. Also ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, okay, hier der Charakter läuft sozusagen so ein bisschen ja, wie so ein Zombie hinter der Gruppe hinterher, aber agiert halt nicht und ist auch in die Kämpfe nicht involviert. Weil das Dümmste, was halt passieren kann, ist halt, dass dein Charakter stirbt und du bist nicht dabei. Ja, hey, dein Charakter ist nicht gestorben, als ich ihn geführt habe. Ja, aber mein Charakter wäre damals fast gestorben, weil Diana meine Features nicht kannte. Was ja auch nicht ihr Fehler ist sozusagen, aber es ist halt dann scheiße, weil wenn du stehst dann halt da, bist kurz tot, erfährst das dann halt, weil du halt keine Zeit hattest oder im schlimmsten Fall wäre es wirklich so sein, dass dann halt dein Charakter tot ist. Wir hatten das schon mal gehabt, dass der besagte Spieler nicht da war und da haben wir gesagt, gut, der wurde, also wir haben es dann halt storytechnisch mit eingebaut, dass der halt berufen wurde, nochmal woanders hinzumüssen und war dann so gesehen weg. Und das war dann auch kein Problem. Das Problem ist jetzt, da wo wir von der Story her sind, da wird wahrscheinlich jetzt schon mehr passieren und entweder wird der Meister dann sagen, gut, er macht die Kämpfe dementsprechend angepasst an halt nur 5 Spieler. Keine Ahnung, wie es dann sein wird. Es kann auch sein, also der besagte Freund hat auch nichts dagegen, wenn wir damit spielen, ich weiß es nicht. Er wird uns das ja sagen, aber das ist so, wo ich denke, was eine gute Lösung ist zu sagen, man nimmt zum Beispiel einen Podcast auf oder so, weil ich kenne das selber, wenn ich mal nicht da war und dann fragt Jan, und wie war es? Und dann erzählt man, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Das hört sich nie so witzig an. Ja, naja. Das ist halt, wie es halt ist. Also ich muss halt, ich habe zum Beispiel eher ein Problem damit, mir sowas im Nachhinein anzuhören, weil auch so Critical Role, ich kann mir das nicht lange angucken, weil ich nicht in der Welt, ich bin halt nicht da drinne. Du musst halt irgendwo ein bisschen mit dabei sein, um das halt zu erleben. Und wenn du es dir im Nachhinein anhörst, kommt irgendwie nicht dieser gleiche Spielfluss halt rüber. Also ich bei mir funktioniert es halt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Spielfluss ist auch ein gutes Stichwort, was mich halt teilweise an solchen Runden, also direkt im Spiel stört, sind Spieler, die dann tatsächlich auch selbstverschuldet dann teilweise den Spielfluss unterbrechen. Ja. Weil sie eben die ganze Zeit am Handy gespielt haben und jetzt auf einmal, huch, ich bin dran, oh, was ist denn überhaupt los? Wo sind wir denn? Wer bin ich und wie viele? Ja. Also du kennst auch die Zombies von heutzutage, die dann eben so müssen gerade mal hier auf. Gerade da reinversetzen, da kann man doch mal das Handy weglegen. Ja, scheinbar aber, nicht. Naja, wenn du Situation hast, dass sich die Gruppe aufspaltet und der Meister erstmal nur Gruppe A, sag ich mal, die Story voranbringt und das eine halbe Stunde dauert und das vielleicht jetzt gerade für dich nicht so wichtig ist, weil das Magier, der in einem Zauberladen ist und das dich gar nicht interessiert, dann guckst du auch schon mal aufs Handy. Ja, dagegen sage ich auch nichts, wenn du gerade nicht dran bist. Das finde ich aber nicht okay. Aber wenn du gerade nicht dran bist, dann musst du halt auch nicht aktiv da sein, das gebe ich ja zu, aber du solltest halt schon mit halbem Ohr wenigstens zuhören, um eben halt nicht erstmal alles doppelt erklärt bekommen zu müssen. Das macht ja auch dann den Reiz aus, dass du quasi zumindest diese Geschichte halt miterlebst, so. Also, das ist nun mal so. Ich meine, klar, es gibt auch in einem Film langweilige Szenen und trotzdem tust du ja dann. Also, ich hasse die Leute, die dann währenddessen anfangen, auf dem Handy rumzutippen. Das finde ich einfach respektlos. Natürlich muss man an der Stelle auch sagen, in heutigen Zeiten ist es natürlich auch inzwischen möglich, seine Charakterbögen, also das Stück Papier, wo eben draufsteht, wie du heißt, wie alt du bist und was für coole Sachen du machen kannst, die gibt es ja inzwischen auch digital. Es gibt ja für alles Apps inzwischen. Ja, genau, es gibt ja auch Internetseiten, wo du eben mal schnell Sachen nachschlagen kannst oder eben halt Apps, wo steht, du kannst den Zauber und du kannst es so und so oft machen. Wenn du das auf dem Handy hast, dann musst du halt zwangsläufig am Handy sein. Das ist ja was anderes. Dann nutzt es halt auch genau dafür. Aber wenn du dich dann eben mal auf Twitter ablenken lässt und dann bist du eben raus, dann, also wenn das den Spielfluss nicht stört, dann ist es ja auch nicht schlimm. Es ist deine Freizeit in dem Moment, die du da opferst und wenn du die Freizeit momentan eben mit Twitter verbringen willst, dann ist das so. Mich stört es in dem Moment, wo es meine Freizeit stört. Drastisch ausgedrückt, aber ja. Genau, also beziehungsweise wo denn der Gruppenspaß drunter leidet. Verwandtes Thema dazu ist tatsächlich auch, das ist ein ähnliches Problem. In größeren Runden kommt es teilweise dazu, gerade bei Kämpfen, das ist halt eben rundenbasiert und jeder Spieler ist mal dran. Und dann sind eben vor dir 3 Spieler dran und nach dir 2. Und dann waren die drei dran, jetzt bist du dran. Jetzt guckst du dieses Kampffeld an, denkst dir, ich bin da. Welche Optionen habe ich denn? Welche Zauber könnte ich wirken? Gut, ich schlage mal nach, was die Zauber machen. Das hättest du alles schon vorher machen können. Also in meiner Sicht ist es halt so, dass es nicht nur der Spielleiter die Verpflichtung hat, einen gesunden Spielfluss zu erzeugen, sondern dass auch die Spieler selbst da in der Verantwortung mitstehen. Und wenn du eben als Spieler nicht deinen Teil beiträgst, dann ist das einer von den Punkten, die mich in solchen Runden stört. So, um das mal abzuschließen. Also wie gesagt, es gibt ja dann immer noch die drastische Maßnahme, dass dann der Spielleiter halt irgendwas reinwamst demjenigen oder was weiß ich nicht was, weil er nicht aufgepasst hat oder irgendwas anderes gemacht hat, was dann halt wie eine Art Bestrafung ist. Da muss man auch vorsichtig sein, weil es darf dann auch nicht so aussehen, dass du jetzt dann quasi halt der harte Spielleiter bist, der dann alles bestraft und dann entsteht halt auch kein Spielspaß. Es ist halt schwierig, immer so eine Balance zu finden. Ne? Das ist sowohl Wiederholungstäter werden halt. Ja, es ist halt schwierig, es ist sowohl schwierig als Spielleiter als auch als Spieler irgendwo so eine gute Balance zu finden. Weil als Spieler musst du halt auch gucken, wenn du jetzt quasi, sag ich mal, deine epische Side-Story halt mit deinem Spielleiter halt irgendwie spielst, die ist super geil, aber irgendwie alle anderen haben gerade keinen Spaß, weil die nur an der Ecke stehen und nichts machen können, dann ist das halt auch nicht so cool. Du musst halt irgendwo abwiegen, was halt auch irgendwo der Gruppe halt gut tut, sag ich jetzt mal. Wenn es halt ein kurzer Entertainment-Act ist, ist es halt cool, weil dann können alle lachen. Wenn es aber jetzt irgendwie ist, dass du jetzt erstmal deine Hintergrundgeschichte ausspielen willst mit einem epischen Plot-Twist, der eigentlich alle gerade zum Staunen bringen soll, aber kein Schwein mehr nach 10 Minuten zuhört, weil sie irgendwie nichts mehr tun können, dann hat das keinen Sinn, muss man halt ganz ehrlich sagen. Es ist halt im Endeffekt ein Gruppenspiel, deswegen muss man es eben doch so als in der Gruppe sehen. Ja. Das heißt, alles, was die Gruppe stört, stört dann eben auch mich. Es ist also wie im normalen Leben auch eigentlich. Ja. Also wie im Fußballverein, wenn da einer mal ausschert, dann spielt man ihm nicht mehr den Ball zu. Und freut sich, wenn er gefoult wird. Oder foult selbst. Im Training so. Vom Oh, Achillessehne, tut mir leid. Das tut Hölle schön. Ich sage nur, wie es zugeht. Mach mal keine Witze. Hast du schon mal sowas, ich habe schon mal sowas miterlebt, wie so eine Sehne quasi reißt, das knallt wie so ein Kanonenschuss. Hör auf, ich habe zwei Bänderrisse und, oh Gott, was habe ich noch, ein Kapselanriss oder so, ich weiß es. Dabei spielst du gar keinen Fußball. Nein. Achillessehne habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, aber mein Vater hatte bei einem Handballspiel mal einen Muskelfaserriss in der Wade. Und er meinte, es hätte sich angefühlt, als ob ihn jemand einen Tennisball hinten gegen das Bein geworfen hätte. Okay. Aha. Aber ich glaube, wir schweifen gerade ab. Ja. Aber Sascha, jetzt sag mal, so nach den ersten kleinen Eindrücken. Das sind immerhin 2 Stunden, die wir gerade drüber geredet Echt? Haben. Na, anderthalb vielleicht. Ja. Aber nach diesen kleinen 1,5 Stunden, was sagt denn der Sascha jetzt so zu dieser Aussagen, die wir getroffen haben? Konnten wir dich begeistern oder denkst du, heilige Scheiße, geht mir damit weg. Also ihr habt mir schon mal weitergeholfen, weil ich immer dachte, das ist tatsächlich mehr so wie, man muss nach Regeln gehen und ab und zu macht halt jeder mal einen lustigen Spruch oder sowas. Also wie halt ein Spiel, aber das hat ja schon ein bisschen was von Impro-Theater teilweise. Ja, ja, klar. Okay. Ja, tatsächlich. Es ist halt Lab am Sofatisch. Ne? Einer der meisten Tipps, den es für angehende Spielleiter gibt, ist, schau dir irgendwelche Impro-Theater-Tipps auf YouTube an oder sowas. Ah, okay. Du musst halt auf sich immer wieder variierende Situationen einstellen und in dem Moment eben auch entscheiden, wie könnte die Story am besten weitergehen. Ja, das finde ich dann doch wieder interessant, weil ich ja selber auch, zumindest früher noch oder heute eben mit Nerds, ich manchmal so eben Sachen selber schreibe, Geschichten oder Drehbücher und so weiter. Also mir war nicht bewusst, wie viel Freiheit da doch da dabei ist. Das hat mich also jetzt doch interessiert. Also haben wir dich für einen One-Shot-Probeabend überzeugt. Wollen Sie unser One-Shot-Probepaket buchen? Nur 13,99 €. Die Stunde. Wenn Sie jetzt buchen, kriegen Sie eine Sarah gratis mit dazu. Der Schlag ist zu. Nein! Obwohl die sind verletzungsanfällig, habe ich gehört. Aber ich kann gut kochen. Wenn Sie jetzt buchen, ist das sogar 1 € billiger, als wenn Sie das erst nach Release buchen. Hey! War das nicht Disney Plus oder so? Nee, das waren 10 €. im Jahr. Ja. Interesse besteht durchaus jetzt, ja. Ja, also da haben wir doch den nächsten One-Shot-Abend. Wie ist das? Hat es damit nichts zu tun? Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, diese Begrifflichkeiten, Sessions, Master, Rollenspiele, gibt es eigentlich sowas auch ab 18 oder ist das jetzt mehr so... Wie meinst du das jetzt ab 18? Da irgendwelche Regelwerke? Mord, Blut, Vergewaltigung, nö, sexuelle Handlungen, keine Ahnung. Also Regelwerke jetzt ab 18 wüsste ich jetzt nicht, aber du kannst es halt die Geschichte so gestalten. Also es kann Game of Thrones freizügig sein, es kann Real-Life-Porno freizügig sein, es kann... Ja, also ich sag mal gerade hier die, was ist das, Call of Cthulhu. Ja, ja. Da geht's halt auch... dieses Spiel. Ja, aber es geht halt mehr so in die ganze Horrorschiene. Und wenn du da, denke ich, einen guten Meister hast, dann kann das durchaus auch gruselig werden. Also ich sag mal so, mein letzten One-Shot, den ich gegeben habe, ich glaube, der war definitiv ab 18, so viel Blut wieder geflossen ist. Nee, ich meine nicht Blut, aber wenn hier gibt es dann auch so 50 Shades of Grey Pen and Paper, gibt's nicht, oder? Ach, bestimmt. Ach so. Okay. Musst du einfach mal googeln. Also das ist wieder das, was dich interessiert. Ne? Irgendwelche Bums-Spiele, ne, weil jetzt die ja du so da mitmachen kannst. Master und Sessions und all sowas, ne? Also ich kann ja mal nachschlagen. Ich habe ja das Regelwerk von das schwarze Auge noch hier. Ich bin mir recht sicher, dass es auch den Beruf der Kurtisane gab. Ja, natürlich gab es die Kurtisane. Die gab es dran. Kurtisane, Profession Seite 140. Ja, gehen wir auf Seite 140. Ist auch zu weit. Was macht ausgebildet in die orientalischen doch, Liebesstellungen. Ich wollte gerade sagen, die hat bestimmt auch Bonus auf Fesseln und Entfesseln. Nee, hier. Na, lies doch mal, was haben wir denn? Da kann man sich Bänder Teil vor. Nein, ich glaube, sonst kriegen wir Ärger mit Ulysses. Wie, darf man die Sachen nicht öffentlich vorlesen? Du rezitierst doch einfach nur, das ist ja nicht das ganze Buch, das sind nur 20 Absätze. Ach, mach VGL davor, dann geht's. Oder siehe, Doppelpunkt. Genau. 140 folgende. Nicht so auf den Tisch rauf, das hört er. Entschuldige. Nee, aber wie gesagt, du kannst halt frei bestimmen. Also du kommt, wie gesagt, wie ich schon meinte, so lange, wie es halt der Meister erlaubt. Wenn der Meister irgendwann sagt, also jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir nicht mehr tiefer drauf ein oder sonst irgendwas, dann ist halt da die Grenze gesetzt. Ansonsten kannst du ausreizen, wie du willst. Das hat auch mit den Regelwerken an sich eher weniger was zu tun. Er ist eher sekundär. Die Regelwerke geben ja bloß die Mechaniken vor, nach denen die Welt funktioniert, in denen die Geschichte spielt, die du erzählen willst. Das heißt, wenn du kannst mit dem gleichen Regelwerk eine Geschichte wie die Teletubbies erzählen, wo alle nur über irgendwelche Hügel hüpfen und irgendwelche lustigen Staubsaugerroboter füttern. Du kannst mit dem gleichen Regelwerk aber auch Game of Thrones mit Horror und Cthulhu verbinden. Das ist halt dir und deiner Fantasie überlassen. Oder im Fußballverein. Du kannst auch einen Fußballverein machen, ja. Du kannst natürlich auch Fußballverein erzählen. Ich bin Thomas Müller sein. Rudis Elver, die quasi die Meisterschaft gewinnen müssen und dann hat aber der eine Spieler mit der Frau des anderen Spielers geschlafen. Oh, dann geht's los. Das ist super. Das ist wie im wahren Leben. Das ist wunderbar, was man trägt für eine Story. Das ist das wahre Leben. Ja, die Frau Effenberg ist auch eine Rolle dann im Charakter. Nee, aber ich muss sagen, was du vorhin meintest, so das Grünflächenamt, das Finanzamt in Mordor, fände ich irgendwie auch lustig, so als, so als Rollenspiel-Pitch. Parks and Rec in Mordor. Ja. Gibt es tatsächlich so eine Verarsche von SNL? Da war hier Morgan Freeman, nee, nicht Morgan Freeman, Blödsinn. Martin Freeman war dann halt zu Gast und da hatten sie halt quasi einen Hobbit gemacht und hatten das aber so als The Office dann gemacht. Ah. Und er war dann halt da und hat eben so gesagt, ja, ich arbeite, also jetzt, ich habe halt den Schatz gefunden und so und arbeite jetzt halt wieder normal hier in diesem Büro. Gollum war irgendwie sein Mitarbeiter, also der war dieser Typ, der da ständig verarscht wird. Dwayne. Ja, genau. Und Gandalf war quasi hier der Boss von allen und hat halt nur Bullshit gemacht. Kannst du dir mal angucken, das ist schon lustig. Okay, gut. One-Shot können wir mal machen. Dann aber bitte, wenn man wieder beieinander sitzen kann. Ja, das sowieso. Natürlich. Wollen wir das denn vielleicht noch direkt aufnehmen und als weiteren hört sich Podcast veröffentlichen? Ja, ein Podcast. Wir können das doch aufnehmen. Also man kann es auch aufnehmen. Wir machen jetzt Nerd sich Plays. Keine Ahnung, müssen noch ein cooles System überlegen. Vielleicht machen wir hier Fate von Bonnie Park oder... Park and Drag. Ich finde Mordor Parks und Recreation sehr schön. Oder wir machen das, was wir ich ja schon... Nerdsys, D&D, Kein D&D, das ist zu umfangreich für Sascha. Nee, okay, irgendwas... Hast du ihn gerade dumm genannt? Ja. Zu umfangreich hat er gesagt. Dumm genannt? Und wir machen das, was ich schon mal länger als eigenes, nicht schon länger, ich hatte vor längerem auch mal die Idee für eine Serie, die wir drehen können, wo jeder sich auch seine eigenen Charaktere ausdenkt. Wo quasi, also die Idee war, die Erde wird angegriffen von Aliens und Leute, die halt im Feierabendverkehr feststecken, vor denen stürzt ein Raumschiff ab oder kommt ein Alien runter, so ein kampfbewährtes Alien, und stirbt da vor ihren Augen. Und dann werden die alle, die da rumstehen, die Leute, also ganz normale Menschen, werden auf das Raumschiff raufgezogen und sind dort dann ganz allein dort, während sie sehen, wie die Erde auf einmal verschwindet, und dann müssen sie sich auf eine Mission begeben, um die Erde wieder zu finden. Sind aber normale Leute, die mit Science Fiction nichts am Hut haben. Das klingt irgendwie wie Ich sehe schon, Sascha will Master spielen. Na komm, das ist unrealistisch. Mindestens einen Nerd wirst du dabei haben. Das wollte ich ja freistellen. Einer, der Star Trek kennt. Der Nerd ist aber inkompetent. Ja, er ist ein Nerd. Ja. Das ist gemein. Ja, das hatte ich mal als Idee, das muss man als Serie machen. Findet sich. Aber das war noch zu Zeiten, wo ich noch motiviert war. Zu Zeiten, an denen wir auch so Sachen gedreht haben, wie ein Christmas-Special für einen Comic-Check. Ja, genau. Ah, das hat Spaß gemacht. Als sie noch hochfliegende Pläne. Du hast ja nicht viel machen müssen. Doch. Hallo. Ja, was denn? Was denn? Ich fand's trotzdem toll. Es war eine tolle Sache. Würde ich gerne wieder machen. Ja, natürlich hätte sie keine Bouillabais gekocht, das wissen wir. Ja, dass der Comic. Sarah, du möchtest so vieles machen, aber du hast so wenig Zeit. Ja. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Aber es ist doch schön, dass ich so viel machen möchte. Dann wird doch eigentlich nie langweilig. Und nein, weil du dann quasi alles nicht mit vollem Herzen machst, sondern immer nur mit einem halben. Was soll ich denn nach deiner Meinung mit vollem Herzen machen? Na, weniger Sachen mit vollem Herzen. Anstatt viele Sachen mit halbem Herzen. Ja, was sollte ich denn machen oder lassen? Ja, das könnte ja dann mal privat aus Kasper. Das hat mit dem Thema nichts mehr zu tun. Mein Bleistift so. Was macht ihr denn? Ist auch egal. Ja. Ich weiß es gut, nicht. Gut, also haben wir das mal beschlossen. Ja. Und, Dass wir da was mit ihr machen. Der macht was mit mir. Gut. Ja. Naja, das war doch mal ein erfolgreicher Abend dann. Überzeugungsrunde. Ich möchte noch kurz reinwerfen, wer quasi trotzdem mal Interesse hat, sowas zu sehen. Es gibt von, ich glaube, der Roy Meyer vom Paperback Podcast hat einen Podcast, der nennt sich, glaube ich, Flomora. Die machen halt als Podcast ein Rollenspiel. Dann gibt es Orkig im Geschmack? Ja, Orkig im Geschmack. Das sind, wir haben drei Damen kennengelernt. Ich glaube, die sind mittlerweile schon sechs. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Und ein Typen, die machen halt immer Livestreams halt eben mit Rollenspielen. Es gibt halt die Rocket Beans, die halt immer mal wieder was machen halt, die ihre Pen and Papers. Und wer Interesse hat, wir haben ja auch mal einen Bericht gemacht über ein Regelwerk, was quasi auf das Fate-System aufbaut, Seelenfänger genannt. Da findet ihr ein Video dazu, wo wir da mal was gemacht haben. Und das ist halt auch ganz cool. Also da gibt es halt auch viel, es ist halt so Dark Fantasy, glaube ich, ist das eher. Mhm. Ist aber nicht kompliziert vom Regelwerk. Wie gesagt, dieses Fate-Regelwerk ist halt nicht so mega kompliziert und da geht es halt auch viel um Geschichte. Also da könnt ihr euch gerne mal belesen, wenn ihr jetzt halt irgendwie noch mehr sucht oder mal wissen wollt, was da jetzt genau Phase ist. Sehr schön. Also, dann danke an euch, dass ihr mich informiert habt. Und danke an die Zuhörer fürs Zuhören, weil ich habe gelernt, ich sage nicht mehr Zuschauer. Und das ist aber auch schwierig, oder? Wenn man vom Fernsehen kommt, ja. Naja, ich meine überhaupt nicht. Ich erwische mich auch manchmal, um Zuschauer zu sagen. Irgendwie ist es auf der Zunge. Es ist halt so der Sprachgebrauch. Aber ich möchte auch nochmal Danke sagen, dass du mir endlich mal eine Plattform geboten hast, auf der ich mich so richtig ausnerden konnte. Nein, du hast Rich Burley vergessen. Ja, das kommt ja bestimmt noch im Podcast, wo ich dann auch über meine liebste Webcomic-Reihe reden kann. Okay, gut. Wir haben ja noch den nächsten Podcast, wird sein wahrscheinlich, was man lesen kann im Shutdown. Oder wie ja, er jetzt ab sofort heißt, Jans Welt. Genau, gleich nach der Ronny und Sascha Show. Genau. Ja, wir machen jetzt so einzelne Formate auf. Ja, genau. Jans Welt, da nerdet Jan die ganze Zeit über seine Fandoms ab. Die Ronny und Sascha Show mit Gästen. So, darf ich auch eine Sendung bekommen? Wie jede Band, die ab und zu mal so Solo-Alben machen muss. Nur bringen wir das alles gebündelt in einem. Ja. Ronny, darf ich dann auch eine Show bekommen? Ja, du kriegst eine Show mit Prini, wo ihr dann übers Backen und Kochen reden könnt. Du hörst so die Begeisterung. Da ist Stille! Was? Warum habe ich nur aufs Kochen reduziert? Weil du vorhin davon geredet hast. Ja, Weil du dich selber immer darauf reduzierst. Apropos, eine gute Reduktion ist auch wichtig, nicht wahr, Ronny? Das ist vollkommen richtig, Sascha. Ja, sehr schön. Ist schön, dass du aufgepasst hast in meinem meinen Kurs Kochen einfach gemacht. 115 Rezepte, die man auch jetzt in der Quarantäne selber kochen kann. Das wird auch ein Podcast vielleicht werden. Gut, ach ja, was man ankündigen kann, das machen wir jetzt gleich mal im Anschluss, falls ihr das schon rausgesucht habt. Unser Streaming-Schrott-Wichteln. Das machen wir nicht live, das machen wir hinterher. Und zwar war die Idee, dass man sucht für jemanden einen Film raus, aus einem eigenen persönlichen Geschmack. Und dann wird sozusagen aus dem Hut gezogen, wer diesen Film angucken muss, damit man dann im Podcast drüber reden kann. Das muss nicht der Geschmack sein, den derjenige, der diesen Film zieht, hat. Es kann überhaupt nicht der Geschmack sein. Und das wird dann gerade das Interessante. Also freut euch darauf. Aber all derweil sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Und wascht euch die Pfoten. Genau.